Ein blauer Wind weht jetzt, klopfend an die Tür deines Herzens, und doch streift mich dein Blick nur, lächelnd. Sonntagabend, 18 Uhr, die Weltraumaffen sind da. Und wenn ich mich nicht irre, ist auch gerade die Tür gegangen und der Mammon ist reingekommen. In der Tat. Guten Abend. To all the sides. Ja, Moment, der Schiedsrichter prüft das gerade noch. Ich glaube, das wird wieder aberkannt. Nee, ist gültig. Guten Abend. Glück gehabt. Ja, ja. Das wäre mir auch alles zu dänisch gewesen. Man hätte ja von vornherein die Entscheidung des Videoschiedsrichters auf Linienentscheidungen begrenzen können. Dann hätte der Schiedsrichter weiter seine Macht gehabt und keiner hätte das richtig mitgekriegt sozusagen. Und bloß abseits der Verfolgterscher. Ja, ich finde es übertrieben so. Naja. Ich bin gestern genötigt worden, mir die zweite Halbzeit anzugucken, weil ich Besuch hatte und der die unbedingt sehen wollte. Aber, also, ich bin dafür, diesen komischen virtuellen Schiedsrichterassistenten einfach wieder abzuschaffen. Weil allein diese Unterbrechung finde ich völlig dem Sport unwürdig. Das ist absolut furchtbar, finde ich auch. Diese Unterbrechung, ja. Die Begründung ist doch so ein bisschen so, dass du immer den Fehler schon auf der Anzeigetafel da siehst, oder wenn sie dann ein Video anblenden, und der Schiedsrichter das aber nicht mehr korrigieren kann. Ja, aber allein diese Nummer, wo die Dänen diesen Handelfmeter gekriegt haben. Ja? Du hast genau gesehen, gerade bei dem virtuellen Schiedsrichter, dass der weggegangen ist vom Ball und überhaupt keinen Bock hatte, den gegen die Hand zu bekommen oder mit der Hand zu spielen. Und wenn du dann als Schiedsrichter aber trotzdem auf Handspiel entscheiden musst, dann stimmt irgendwas nicht. Ja, ich habe mich auch gefragt, ob man da auf reguläre Art noch ein Tor machen kann, beim Fußball überhaupt. Oder ob das alles irgendwie dann nicht mehr regelkonform ist, so ungefähr. Ja, aber lassen wir diesen Unsinn, würde ich sagen. Denn heute ist der internationale Tag der Asteroiden. Und außerdem Mai Tai-Tag. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob ihr lieber einen Mai Tai oder einen Asteroiden haben wollt. Und außerdem ist der Tag des Meteors. In Erinnerung an das Tunguska-Ereignis am 30. Juni 1908. Ich glaube ja immer noch, das war eine Horde Ökosexuelle, die haben die Bäume alle flachgelegt. Oh. Ja, das war eine Bombe. Die Treehuggers. Oder halt eine Flugscheibe, wer weiß das so genau? Grüße gehen raus an Dr. Axel. Nein, nicht Mai Tai Indien. Nein, nein, nein, nein, nein. Auf keinen Fall. Ja, ist auch Tio nicht Teil. Früher, bevor es diese Influencerin gab, haben die alten Leute gerne ein Getränk getrunken, das Mai Tai hieß. Aber das kennt ihr nicht mehr. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Ich guck mal nach. Oh, Mai Tai ist ein starker. Ist ein sehr starker Cocktail. Ui, das hört sich gut an. Jamaika Rum, Martinique Rum, Curaçao, Orangeat, Zuckersirup und Limettensaft. Bingo. Also nur Schnaps und ein bisschen Krempel. Ganz wenig Krempel. Ein bisschen Zucker zum Pushen. Fast so gut wie der Screwdriver aus drei Sorten Whisky und einem Tropfen Whisky-Likör. Ja, apropos drei Sorten Whisky. Hier im Bundestag hat sich die Regierung mit der Opposition zusammengetan, um ihre eigenen Regeln zu ändern. Und zwar geht es um die Öffentlichkeitsarbeit der Fraktionen. Da wollen sie jetzt ein bisschen Klarheit schaffen. Das war ja, glaube ich, das war noch in der letzten Legislaturperiode, wo sie irgendwie sich überlegt haben, dass doch die Fraktionen ein bisschen mehr Geld kriegen sollten, um mehr Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Und da gab es dann wohl ich glaube, ich muss mal auf zum Artikel klicken, da steht, glaube ich, mehr drin, genau. Da gab es noch so ein paar Unsicherheiten, wer da wie, wo, was, weil ihr müsst wissen, die Fraktionen dürfen ja zum Beispiel nicht, also die Fraktion ist was anderes als die Partei und du kannst jetzt nicht einfach sagen, das Geld, was wir hier bekommen, um Fraktionsarbeit im Bundestag zu machen, und das gleiche gilt auch für Landtage und Kreistage und Stadttage und Bezirksräte und was es da nicht alles gibt. Du kannst das nicht einfach an die Partei weitergeben und sagen, so, jetzt ist es einfach das Geld von der Partei und lauter solche Dinge, sondern das ist schon halt, muss das nur für die Abgeordnetentätigkeit dann auch benutzt werden. Und ich glaube, sie hatten so ein bisschen Angst, und es gab ja auch in der Vergangenheit schon Sachen, AfD war ja da auch schon mal in der Kritik, auch glaube ich sogar wegen dieser Medienkonferenz, bei der ich da damals mit Ewe zusammen im Bundestag war. Ich glaube, da haben sie sich auch schon beschwert, dass das keine gute Mittelverwendung wäre, also nicht angebracht, weil da ja auch von Strategien die Rede war, also Strategien jetzt zum Wahlkampf und so. Und das ist etwas, womit sich die Partei beschäftigen darf, aber das ist im Endeffekt nichts, womit sich die Fraktion mit Fraktionsmitteln beschäftigen darf. Und das wollen sie jetzt wohl konkretisiert haben, dass dann auch diese Mittel, wenn das jetzt festgestellt wurde, dass die nicht zweckmäßig verwendet werden wurden, dass sie dann auch zurückbezahlt werden müssen. Und dann gibt es noch eine interessante Sache, dass sie jetzt irgendwie bei den Leuten, die in die Ausschüsse berufen werden, wenn ich das richtig verstanden habe, da stand hier irgendwo drin, ein Abgeordneter, der endgültig mit einem Beratungsgegenstand beschäftigt war, zu dem er in einem Ausschuss des Bundestages oder innerhalb einer Fraktion die Berichterstattung übernommen hat, muss künftig vor einer Beratung in einem Ausschuss offenlegen, wenn eine konkrete gegenwärtige oder zukünftige Interessenverknüpfung besteht. Das ist also auch was, was sie sich jetzt neu überlegt haben. Ja, und aber die Sachen, die sie dann da produzieren in der Öffentlichkeitsarbeit, die müssen nicht neutral sein, haben sie sich auch überlegt. Also, du kannst theoretisch halt Dürfen so Werbung machen, sozusagen. natürlich, nee, neutral im Sinne von, also du kannst halt schon deine parteiliche Haltung natürlich dann da auch mit transportieren. Genau, und das haben sie sich dann auch konkretisiert damit, ich glaube, das, also würde ich mal vermuten, dass es vielleicht auch der Hauptgrund war, warum sie das nochmal angehen wollten, damit es nicht in Zukunft irgendwelche Klagen dann gibt, jeder sich da gegenseitig irgendwie ärgert von wegen so, ja, jetzt habt ihr ja hier irgendwas gemacht und habt dann irgendwie gesagt, und wir sind der und der Meinung, und das geht ja dann nicht, weil, ja, keine Ahnung, weil ihr das dann nicht vertretet in der Fraktion oder so, sondern nur in der Partei, oder weil eure Julis oder Jusos oder irgendwer irgendwas gesagt haben, was ihr dann da irgendwie erzählt, und das geht dann nicht. Irgendwie solche Sachen. Aber wird es wahrscheinlich trotzdem dann geben in Zukunft, weil ich meine, im Endeffekt irgendwelche Punkte, die dann strittig sind, wird es trotzdem geben. Also dafür ist es dann, glaube ich, doch nicht hinreichend konkret. Ja, wenn die eine Politikerin oder so dann plötzlich ihr Geld für Make-up ausgibt. Zum Beispiel. Im Nein, Sinne von Scherz. Öffentlichkeitsarbeit oder wie? Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Aber sonst sieht man doch aus wie ein Tortenhemer. Ganz grau. War denn auch ein relevanter Redebeitrag dabei? Nee, wollte ich nicht zum Vorspielen. Okay. Also der Dings von der AfD hier, der Brandner, hat irgendwas von Weltmeisterschaft erzählt und dass man da wieder irgendwas machen würde, was die Leute nicht bemerken und die über den Tisch ziehen würde oder so. Ach so. Europameisterschaft meinst du, den Klassiker mit Ja. wir stimmen was ab, während Deutschland spielt? Ja, das war jetzt nicht, während sie gespielt haben, aber in der Gegend halt. Und ja, aber ich meine, im Endeffekt, das Hauptding, wo man dagegen sein kann, ist generell diese Erhöhung für diese Öffentlichkeitsarbeit, aber die war jetzt gar nicht mehr Gegenstand der Sache, sondern es ging jetzt nur darum, da irgendwelche Regeln, Konkretisierung irgendwie für aufzustellen. Aber die eigentliche Knete, die haben sie jetzt schon. Ja, der Bundesgerichtshof hat festgelegt, das ist hier die nächste Meldung, dass die Werbung, praktisch, wenn sie mit klimaneutral wirbt, dann auch das ein bisschen belegen muss oder ziemlich, zumindest ein bisschen konkreter sein muss, was denn da gemeint ist, was denn gemacht wurde. Unternehmen dürfen nur dann mit dem Begriff klimaneutral werben, wenn sie in der Werbung selbst erklären, was dahinter steckt. Das hat der BGH in Karlsruhe in einem Urteil festgehalten. Im konkreten Fall ging es um eine Werbung des Lakritz- und Hochgummiherstellers Katjes, der 2021 in einem Lebensmittelfachblatt mit diesem Begriff geworben hatte. In dieser Werbung hieß es, seit 2021 produziert Katjes alle Produkte klimaneutral. Auf der abgebildeten Fruchtgummipackung war das Logo klimaneutral zu sehen. Außerdem die URL der Website des Partnerunternehmens. Über einen QR-Code war die Seite dann direkt erreichbar. Die Produktion der Fruchtgummis selbst lief dabei nicht klimaneutral ab. Was für ein Wunder auch, ne? Katjes kompensierte die Emissionen durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten, die möglicherweise, das merke ich mal an, nicht stattgefunden haben, ne? Nicht passiert sind, nicht ausgeführt wurden. Die Wettbewerbszentrale hielt die Werbung darum für irreführend und bekam nun vor dem BGH Recht. Ja, ist es auch im Prinzip. So gesehen ist die Entscheidung schon nachvollziehbar, finde ich. Ja, Irreführung ist besonders groß, die Gefahr ist schon richtig. Und das muss man eben genauer erklären. Ja. Ja, bei den beiden, die meisten wird ja dahinter stehen, dass sie irgendwo Ausgleichszahlungen leisten, nehme ich an. Ja, ja, genau. Genau. Für Projekte, die aber vielleicht nicht stattfinden, ne? In China haben wir ja gelernt. Zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel, wo dann nur ein Hühnerhof ist oder so. Oder das wird einfach nur einmal am Tag ein Sack Reis umgeschmissen. Ja, wer weiß. Lakritze, meine Damen und Herren. Vielleicht kauft sich auch einer einen dicken SUV davon. Oh. Oh. Ja, hab ich auch nochmal vorbereitet. Die Fußspitze. Genau, die Fußspitze. Also ja, ich habe mich auch gefragt, ob Fußspitze wirklich schon reicht, ne? Oder ob mich irgendwie, also der ja, scheinbar ist das ist, ja, ne? So. Also ja, ist der Spieler jetzt vor dem anderen? Also ich habe lange Zeit zu der Fraktion gehört, die das eine sinnvolle Regel fand, aber wenn ich das da sehe, möchte ich das Absatz einfach abschaffen. Dann steht halt immer einer von den Leuten. Ja, das Absatz kann man ja behalten, aber man müsste dann vielleicht sagen, dass das vielleicht irgendwie das Knie ist oder so, irgendwas, was halt nicht so lang ist oder so. Oder wird eins vom ganzen Fuß und das Knie irgendwie über der Linie haben, um eine Strafe zu bekommen, ja. Also dann kann man das vielleicht auch besser mit dem, dann kann man das vielleicht auch besser mit dem nackten Auge sehen. Weil sowas ist ja peinlich. Also irgendwie auf Twitter hat einer gesagt, jetzt entscheidet die Schuhgröße darüber, ob es ein Tor ist oder nicht. So ungefähr, ne? Ja, nervt auf jeden Fall, vor allem die Unterbrechungen stimmt auch, ne? Ja, ich frage mich, ob man sie anfangen dann so mit der Orgel zu spielen zwischendrin. Das kommt auch noch, wartet's ab. Ja, in den Stadien mit dem Würfel in der Mitte zuerst wahrscheinlich. Ja, und was gibt's noch alles in der grausigen Zukunft außer Fußball mit Orgelunterbrechungen hier? Eigentlich für mich die krasseste Meldung der Woche. Weil ich die Idee einfach so super dystopisch finde. Ein Student an der Darmstädter Universität entwickelt momentan zusammen mit seinen Lehrenden eine KI, die live in der Lage sein soll, bei Talkshows zuzuhören, um dann immer gleich den Faktencheck parat zu haben. Sie erzählen halt hier, dass sie das mit der Folge Lanz getestet haben, dass das schon ganz gut funktioniert, dass zumindest offensichtliche Fehler, dass jemand zum Beispiel hat in der Show gesagt, die städtische Entwicklung in 30 Jahrzehnten. Und die KI hat dann korrekterweise gesagt, wahrscheinlich meint der Mensch 3 Jahrzehnte oder 30 Jahre, eins von beiden, aber das andere hört sich ein bisschen komisch an. Das Programm habe aber auch die Formulierung, als Jesus in der dritten Klasse war, als humorvolle Übertreibung des Moderators erkannt und nicht als Fake News bemängelt. Insofern kann man sagen, dass selbst rhetorische Stilmittel von einer KI durchschaut werden, sagt einer der Beteiligten. Na, dann ist doch alles gut. Was war denn, als Jesus in der dritten Klasse war? Das kann ich dir nicht sagen, da musst du mal suchen, ob du die Ausgabe Lanz findest. Nee, da gucke ich mir nicht die ganze Ausgabe an. Ne? Ja, du musst bestimmt, ja mal mehr gucken. Das war bestimmt sehr geistreich. Also, wahrscheinlich, ja. Es ging um Stadtentwicklung auf jeden Fall, wenn euch der Brotkrumm weiterhilft. Ja, der ist ja noch nicht mit dem Bus gefahren worden oder so, wahrscheinlich der Jesus. Hat doch immer. Egal, erzähl mal weiter. Gravierende Falschaussagen. Sie haben das an einer ein CNN-Interview mit Nancy Pelosi genommen. Gravierende Falschaussagen fand die KI diesmal nicht. Generally accurate, also im Allgemeinen zutreffend seien Pelosi's Statements. Aha. Auch schon mal interessant, dass das offensichtlich eine demokratische KI ist. An der einen oder anderen Stelle geht die KI laut hier dem Bujocek ins Detail, macht Vorschläge, wie die Aussagen der Politikerin noch passender wären. Der Live-Check ist noch sehr fehleranfällig, räumt Wiegand ein. Der Grund dafür ist, dass bei der Transkription und Interpolation einzelner kurzer Abschnitte oder Sätze sich eher mal Irrtümer einschleichen, weil der Kontext der gesamten Sendung fehlt. Aber es hat schon ganz gut funktioniert. Ja, glücklicherweise geben die dann halt auch zu, dass das Ganze nicht massentauglich ist, dass es im Endeffekt ein POC ist, ein Proof of Concept. Ja. Ja, Proof nur so bedingt, oder? Ich meine, einen Faktencheck, der Fehler macht, den braucht man eigentlich nicht, oder? Naja, gut, aber du kannst zumindest sagen, hier, unsere Systeme zeigen die ersten Erfolge. Klar, dass das nicht beim ersten Modell irgendwie perfekt wird, um das in Echtzeit zu machen. Aber ich denke mal, halt ein Student macht auch was anderes in so einem Projekt, als halt wirklich jemand, der das unbedingt zur Marktreife bringen will. So, das eingangs des Artikels beschriebene Szenario eines Fernsehzuschauers, der per App oder Mediathek die Aussagen in einer TV-Sendung in Echtzeit auf deren Wahrheitsgehalt in überprüft bekommt, ist also Zukunftsmusik. Das war die Grundidee, aber so funktioniert es leider nicht, noch nicht, sagt Bujocek. Ja, er führt dann halt an, dass kleine Details und Feinheiten halt super schwierig sind mit der KI. Dass man sie nicht selber gebaut, sondern aus einzelnen Bausteinen, die schon existiert haben, zusammengebaut hat. Sagt auch ausdrücklich, es sei keine Wahrheitsmaschine, und dass wir noch am Anfang von der Technik stehen. Was ich aber nirgendwo in dem Artikel finde und was ich total wichtig finde, ist halt, dass die KI ja nicht gerade bei Sachen, die irgendwie mit Meinung, Politik, Ähnlichem zu tun haben, ja, überhaupt nicht neutral sein kann. Das haben wir ja schon jetzt oft genug gesehen, wenn zum Beispiel ChatGPT harte Fragen gestellt bekommt. Ja? Kannst du mir ein Loblied auf Joe Biden schreiben? Na klar, kannst du mir ein Loblied auf Donald Trump schreiben? Nee, wegen der marginalisierten Communities kann ich das nicht. Ja, oder was wird die KI antworten auf die Frage, wie viele Geschlechter es gibt? Ja? Wird die vielleicht antworten, es ist fundierte wissenschaftlicher Konsens, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Und dann stehen wir halt da. Dann kannst du keine Diskussion mehr führen, weil es gibt ja die allwissende KI, die alles weiß. Ja. Und wer KIt die KIs? Ja? Also wer programmiert, wer schult, wer sucht aus, wer filtert das Material, das die KI bekommt? Weiß ich nicht. Das kann ich nicht faktenchecken, Dave. Computer sagt vielleicht. Das ist super. Das ist bestimmt ein Quantencomputer, ne? Oh, Fernsehprogramm. Hier haben wir einen Ausschnitt aus einem Artikel von Herrn Reitschuster. Dann, der Chris hat das schon sehr schön zentriert, weil das Interessante in dem Ding ist, nämlich dieser Ausschnitt. Natürlich hat der Herr Reitschuster dazu auch einen Artikel geschrieben. Es geht hier um eine Veranstaltung in NRW. Vom Gustav Stresemann Institut, ein eingetragener Verein, eine unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Einrichtung der politischen Bildung. Außerdem hängt an dieser Studienfahrt noch die allseits beliebte Bundeszentrale für politische Bildung dran. Und stellt euch vor, ihr habt so ja, halt irgendwie eure Klassenfahrt, eure große, und man eröffnet euch die Fahrt nach Bremen. Man sagt ja, gut. Ach, scheiße, naja, wäre irgendwie cooler gewesen, irgendwie in eine Stadt zu fahren, wo was los ist oder so. Aber gut, dann sagt er, na gut, Bremen, vielleicht haben wir ein paar coole Sachen, die wir machen können, irgendein Freizeitpark oder man geht irgendwo, guckt sich was an und dann haben wir halt dieses Programm hier. Am 7. Oktober kommen die armen Leute in Bremen an und werden begrüßt durch die Seminarleitung. Moment mal, ich dachte, die sind auf Klassenfahrt. Rosa Reis Rodriguez, freiberufliche politische Bildnerin Hannover und Tammo Dreseke, Referent von der GSI in Bonn. Okay, dann dürft ihr eure Zimmer beziehen, Kinder, und dann treffen wir uns zu einem ersten Meeting. Willkommen in Bremen, was gibt es zu entdecken, was erwarten wir? Eine Vorstellungsrunde. Vielleicht spielt man das alte Wollknäuel-Spiel. Ja. Und anschließend brechen wir dann alle zusammen auf zur thematischen Stadterkundungen, wobei ich nicht verstehe, wie das funktioniert. Also die Vorstellung geht bis 15:45 Uhr, um 15:30 Uhr bricht man aber schon zur Stadterkundung auf. Kommentierter Informationsrundgang zum Kennenlernen der Hansestadt unter Berücksichtigung unterschiedlicher Epochen bis in die Gegenwart und jeweiliger Zu- und Abwanderungsprozesse sowie deren Hintergründe. Bremer Leitung Stadtantiquitäten. Rosa Reyes Rodriguez und Tammo Dreseke. Okay, Abwanderungs- und Zuwanderungsprozesse. Ich bin gespannt, ob das Wusstest ein du gar nicht, dass Thema von den ist. Stadtmusikanten welche ab und zu gewandert sind? Aber gut. 17:30 Uhr bis 18:15 Uhr, Reflexion des Rundgangs und Ausblick auf den Thementag Gehen oder Bleiben, Migration aus und nach Deutschland, Leitung Rosa Reis Rodriguez und Tammo Dreseke. 18:15 Uhr, gemeinsames Abendessen in der Unterkunft. Na, war das nicht ein schöner Tag? Ihr habt einiges über Migranten und Bremen gelernt. Ist das nicht toll? Hat Deswegen könnt ihr gelernt, nach dass alle aus Bremen. Bremen weg wollen. Außer sie heißen Rodriguez und arbeiten da. Und dann haben wir den Dienstag. Da geht es gleich mit einem schönen Warm-up los nach dem Frühstück mit einem inhaltlichen Einstieg in das Thema des Tages, nämlich Migration und wir. Unsere Perspektive auf unser Leben in der Migrationsgesellschaft. Übungen. Bis 11:15 Uhr dann Übungen zur Dekonstruktion des Begriffs Migration und Kennenlernen unterschiedlicher Lebenswege, die Menschen einschlagen, sowie Reflexion der eigenen familiären Migrationsgeschichte. Leitung Roya Reis Rodriguez und Tammo Übung, einmal auswandern, bitte. Deswegen fährst du um 11:15 Uhr dann auch ins deutsche Auswandererhaus Bremerhaven mit dem Reisebus inklusive Mittagspause in Klammern Lunchpakete. Die kenne ich noch von früher, von Klassenfahrten, von der Jugendherberge. Die waren immer scheiße. Also jetzt mal kurz die Frage ist, klingt ja alles ganz nett, kann man ja machen, aber warum sollte man das wollen? Also in dem Artikel vom Reitschuss, da steht, dass die Schüler das gar nicht wollten. Die Mhm, ach wollten eine so. Klassenfahrt machen. Ach Mensch, ach so, oh, das ist Stadtklassenfahrt, alles klar. Das ist die Klassenfahrt, Mann. Weil am Wahnsinn. zweiten Tag machst du dann so Klassenfahrtsachen wie: Was ist Migration? Deutschland als Ein- und Auswanderungsland begreifen. Workshop zur Auseinandersetzung mit den Fragen: Seit wann und warum gibt es Migration? Inwiefern haben Migration Einfluss auf uns? Was sind Vorurteile und wie gehen wir mit ihnen um? Ganze Woche auch noch, oder was? Ja, also wir sind jetzt am Dienstag. Danach, wenn man sich dann ein Ja. bisschen selbst gegeißelt hat, kann man zurückfahren nach Bremen und dann kann man, nee, man darf vorher auch nochmal in Bremerhaven sich umgucken und dann fährt man nach Bremen zurück. Nächsten Tag wieder Warm-up mit unseren zwei Freunden. Mittwoch, 19. Oktober. Was macht der Klimawandel mit unserem Planeten und uns? Eine Entdeckungsreise, Teil 1. Und das, da darfst du dann mit pädagogischen Mitarbeitern des Klimahauses Bremerhaven diskutieren. Und nachmittags sagst du dann: Was macht der Klimawandel mit unserem Planeten und uns? Eine Entdeckungsreise, Teil 2. Wieder mit den pädagogischen Mitarbeitern des Klimahauses Bremerhaven. Und dann, weil es noch nicht genug ist, wenn du Das in ist Bremen spannend. wieder ankommst, darfst du dich noch mal eine Stunde mit Rosa Reis Rodriguez und Tammo Dreseke unterhalten über gemeinsame und individuelle Reflexion der Ist das geil. Klimawandelprogrammpunkte. Hier, der hat es noch nicht verstanden, da der eine, den muss er noch mal ein bisschen durchkneten. Alter Schwede, Spitzenmäßig. ey, Huiuiui, ich wäre auf die Barrikaden gegangen. natürlich. Also wenn ich jetzt Schüler wäre und die würden mir das hier hinknallen und sagen: Nee, wir fahren nicht nach Berlin, wie ihr das wolltet, oder so, was weiß ich, wo man als junger Mensch heute hin will. Sondern wir fahren hier zu Tammo Dreseke und Roya Reis Rodriguez. Vor allem mit Die sechs, sieben freuen Stunden sich schon auf jeden euch. Tag. Ne? 6, 7 Stunden Programm jeden Tag, das ist eine Ja, Frechheit. wie krass, oder? Und Und die sowas. ganze Also. Zeit büßen, büßen, büßen. Zieh Sack und Asche an hier. Oh ja, Alter Schwede. drei Jugendlichen. Donnerstag, 10. Oktober 2024. Natürlich ein Warm-up nach dem Frühstück. Hast schon 45 Minuten Rosa Reis Rodriguez und Tammo Dreseke, bevor du verdaut hast. Ich meine, ich kenne die Personen nicht, aber nach Warum? den Themen hier zu urteilen, sind sie die üblichen, wogen, etwas aufdringlichen, erzieherischen Menschen, die man es nicht so Warum gerne. denn eigentlich ein Warm-up, wenn doch der Klimawandel droht? Also, das Das sind sind die Fragen, die kontraproduktiv. Reis Das ist genau die Rosa Reis Bewegung, die wir nicht Rodriguez. gebrauchen können hier bei solchen Wäre da nicht ein Veranstaltungen. Cool Down eigentlich besser? Donnerstag. Ab 10 Uhr dann. So geht Zukunft, wie bleiben wir mobil? Workshop zur eigenständigen Entwicklung von Lösungsansätzen relevanter Wirtschaftsbereiche, die zu Bremsen des Klimawandels in Zukunft beitragen können. Leitung Rosa Reis Rodriguez und Tammo Dreseke. dann Mittagessen. Und danach, so geht Zukunft. Wie versorgen wir uns mit Energie? Fortsetzung des Workshops mit Rosa Reis Rodriguez und Tamu Dreseke. Und abends nochmal schön oder nachmittags nochmal schön Auswertung der Arbeitsergebnisse und Diskussion von offenen Fragen im Plenum mit Rosa Reis Rodriguez und Tamu Dreseke. Danach von 15.45 Uhr bis 18.30 Uhr dürft ihr dann sogar mal raus. Und einfach mal vielleicht Bremen sehen. Ich weiß nicht, ob es da was zu sehen gibt, außer dem Roland und den Stadtmusikanten. Ja. Und dann am Freitag geht es endlich nach Hause. Ihr werdet alles vermissen schon. Ja. Selbst eure Eltern. Um 8.30 Uhr muss der Frühstück und Checkout verarbeitet sein und Gepäck wird verladen. Aber dann nehmen euch Rosa Reis Rodriguez und Tamu Dreseke nochmal mit und sagen, was nehmen wir mit? Wie wollen wir unsere Zukunft miteinander leben? Reflexion der Seminarwoche. Boah, da müssen sie nochmal so ein Meierwerf-Ding da reinschieben am Ende. Genau, und dann am Ende, wenn du endlich nur noch nach Hause willst und die ganze Scheiße nicht mehr sehen kannst, der Aufschwung im Emsland nach dem Zweiten Weltkrieg, das Beispiel der Meierwerft in Parkenburg. Aber das findet interessanterweise außerhalb der Förderung der Bundesbildungszentrale. Ja, das heißt, die Meierwerft zahlt dafür. Wahrscheinlich. Besucherzentrum der Papenburg Marketing GmbH. Ich glaube, Papenburg zahlt dafür. Dein Steuergeld aus deiner Kommune wird dafür verschwendet, dass irgendwelche Teenager aus NRW völlig gelangweilt nach einer Woche Scheißdreck durch deine Werft geführt werden und eigentlich nur nach Hause wollen. Ja. Ich meine, wenn die dann Schiffe beschädigen, würde mich nicht wundern, aber ich kann es auch irgendwo verstehen, wenn die Aggression dich dann dazu bringt, einfach mal eine Beule in so einen Tanker zu hauen. Das ist das Veranstaltungsgebäude hier. Warte, ich muss meinen Bildschirm anders sortieren, damit ich das sehen kann. Die bundesweite Fachstelle Rechtsextremismus und Familie. Ja, die Ditschehaus. Das mobile heißt, Beratungsteam gegen Rechtsextremismus. Das Ditschehaus ist da diese Imbissbude drin, wo der immer hingeht. Oder was? Das Ditschehaus. Nee, Litsche. Lidice. Das ist irgendwas, ich glaube, Ex-Jugoslawien, oder? Okay. Die transparente Zivilgesellschaft. Tschechien ist das. Okay. Ja, was hat das jetzt mit Bremen zu tun? Ja, okay, das ist eine Stadt, die von den Nazis ausgelöscht wurde. Das ist wahrscheinlich einfach so als, als ja. Erinnerung. Es sind derzeit 3 Fach- und Beratungsstellen im Themenfeld Rechtsextremismus angesiedelt. Das heißt, die schleusen da 3 Klassen durch jede Woche, ja. Nee, zusätzlich zu einem anderen Krempel wahrscheinlich. So. Da haben wir eben gar nichts von gehört, schon Rechtsextremismus, aber das scheint irgendwie deren Steckenpferd zu sein. Steht ja auf der Wir-über-uns-Seite. Ist das mit der Aufklärung, ist das praktisch nur so eine Hintertür für die, vielleicht? Boah, ja, aber es gibt ja auch Linksextremismus und der Verfassungsschutz in Niedersachsen hat sich diesem Thema angenommen. Da war ich ganz überrascht, weil ist ja meistens eher nicht so. Diesmal haben sie auch einen Mann dahingestellt und nicht eine Frau, wie sonst immer. Hören wir mal, was wir jetzt zum Thema Linksextremismus hier lernen. Aktuell vor allem die Themen Antifaschismus, Klimaschutz, Antigentrifizierung und Antimilitarismus von Bedeutung. Insbesondere der Klimaschutz dient Teilen der linksextremistischen Szene auch dazu, Anschluss an die demokratische Klimaschutzbewegung zu finden und sie für ihre Interessen zu instrumentalisieren und langfristig zu radikalisieren. Die Kampagne Ende Gelände, die von der linksextremistischen Gruppierung Interventionistische Linke beeinflusst wird, zeigt das eindrücklich. Im Bereich Antifaschismus konzentriert sich die autonome Szene in Niedersachsen auf Sachbeschädigungen und Übergriffe auf Personen, die sie als Rechtsextremisten sehen. Beim Thema Wohnraum, Antigentrifizierung muss auch künftig mit Hausbesetzungen und Übergriffen auf Immobilienunternehmen gerechnet werden. Das zeigt zum Beispiel auch die Beschädigung eines Bürogebäudes, das zu einem Hannoveraner Immobilienunternehmen gehört. Grundsätzlich beobachten wir, dass Linksextremisten versuchen, Themenfelder zu besetzen, die bis weit in die Mitte der Gesellschaft reichen und viele Menschen zum zivilgesellschaftlichen Engagement bewegen. Dahinter steht aber immer auch ihre Ideologie und der Kampf gegen den Rechtsstaat und unser Wirtschaftssystem. Ja, es war doch, war doch ganz vernünftig soweit. Ich finde die Musik völlig überflüssig, ja, aber ansonsten inhaltlich war es sehr gut. Genau. Und jetzt kommen wir dazu, wie sich Leute drüber aufregen. Das ist auch so ein Alibi-Ding von den Grünen in Hannover jetzt oder was? Das war hier ein Kommentar direkt darunter. Kurz und knapp. Linksradikale benennen gesellschaftsschädigende Entwicklungen, wenden sich aktivistisch dagegen, beziehen die Gesellschaft mit ein und werden dafür vom Staat kriminalisiert. Wer hat hier wieder aber die Linken geschrien? Krawall Willi macht seinen Namen Also, alle Ehre. haben wir eigentlich noch was zum Parteitag der AfD im Programm? Ich glaube nicht, ne? Okay, weil gerade im Zusammenhang mit diesem Parteitag habe ich an diesem Wochenende wieder so viel unsagbar hufeisenmäßigen Kram im Internet gelesen. Und das gehört ja auch hier drauf. Man könnte ja genauso gut hier in den 30er Jahren andere Dinge einsetzen in Deutschland. Und die würden ähnlich klingen und die würden auch von Leuten geglaubt werden. Und so bekommt man dann halt eine autoritäre Diktatur, wenn man das zu Ende denkt. Ja, also mein Lieblingskommentar war von so einem Idioten, der hat einfach geschrieben, AfDler müssen Angst haben. Und Ja, ja, es ist genau wenn das, was hier das. nämlich auch nicht steht. Wir suchen eigentlich eher Schuldige statt gesellschaftsschädigende Entwicklung. Wir suchen eher Gesellschaftsschädiger, vermeintliche, und hauen den dann auf die Mappe oder so. Das Ja, ist gut, ja aber genau der. dieser Anschlusspunkt, von dem die Rede war gerade. Und gesellschaftsschädigend, da würdet ihr halt ein großer Teil der Bevölkerung andere Sachen nennen als gesellschaftsschädigende Entwicklung, die du halt als sakrosant einsiehst, wie zum Beispiel eine Masseneinwanderung aus der dritten Welt mit Menschen, die hier sich nicht zurechtfinden. Ja, aber Da es liegt würden ja nun Leute auch daran. sagen, das ist eine gesellschaftsschädigende Entwicklung und du würdest ausrasten. Also es gibt gar kein Sehen der anderen Position mehr, glaube ich. Ja, die sind ja halt alle rechts, die das sagen, was du gerade gesagt hast. Alerta, alerta, alerta. Ja, und jetzt Ja. dreimal dürft ihr raten, gab es eine Antwort auf Krawall Willi? Und wenn ja, wie fiel diese aus? Apologetisch, wenn es eine gab, leider. Wir sagen ausdrücklich, dass demokratische Bewegungen instrumentalisiert werden, um die eigene Ideologie zu verbreiten. Das bedeutet nicht, drei Ausrufezeichen, dass zum Beispiel die Klimaschutzbewegung extremistisch ist. Ganz im Gegenteil. Auch nicht, wenn einer ihrer Köpfe in einem Spiegel-Interview damit droht, dass eine grüne Raft daraus entstehen kann, Das dann sind auch alles nicht. Instrumentalisierungen, ne? Das ist ja Ja, das aber wenn die behauptet. Instrumentalisierung doch aus der Mitte der Bewegung kommt, wie bei Herrn Müller, dann. Der ist mir auch wieder unangenehm aufgefallen da. Der war ja auch in Essen. Es gibt einfach so Leute, die sind überall da, wo das Unglück hingeht und wo eklige Sachen hingehen. Ja, und wo wir gerade vom Parteitag sind, bevor wir zum nächsten kommen, ich habe mir die Rede von Herrn Chrupalla angeguckt. Am letzten Mal war ich ja so ein bisschen verwirrt über seine Polen-Kritik. Zu dem Zeitpunkt, wo sie da uns jede Menge Flüchtlinge vom Leib gehalten haben. Und dieses Mal hat er irgendwie davon geredet, wie die, ich hätte fast gesagt, Piratenpartei, die AfD, wie die immer professioneller wird. Und man würde da jetzt auch genauer hingucken bei den Kandidaten. Hat aber nicht genannt, welche Kandidaten er genau meinte. Ja, war ja offensichtlich, ne? Also. Und ja, weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass es besser ist, wenn er das lieber nicht sagt, sodass sich die Leute das alle selber denken können. Also die jeweiligen Flügel, sich halt die Leute, die sie nicht mögen, dahin denken kann. Und dann hat er halt auch gemeint, dass frühere Bundesvorsitzende von der AfD versucht hätten, diese Partei halt nach ihrem Denken irgendwie zu formen und sich da irgendwie zu sehr das nach ihnen hätte gehen müssen. Parallel sagt Höcke in seinem Interview mit Phoenix, dass es ihm lieber wäre, wenn es nur einen Vorsitzenden gäbe. Und halt dieses Ding von wegen, ja, wir werden uns jetzt in alle Kandidatenaufstellungen irgendwie reinziehen, da vom Bundesvorstand, was er da Chrupalla angedroht hat in seiner Rede, dachte ich mir auch so, das widerspricht sich ja auch irgendwie so ein bisschen eventuell. Aber ja, Ja, ich das vermute mal, war die sind mein auch recht Eindruck schnell davon. gewachsen und haben dann verschiedene Flügel entwickelt, die sich vielleicht nicht so Haben gut sich ja verstehen. schon mehrfach gehäutet auch. Eine meiner Titelideen für heute war: Kriegen Störche Flügelkrämpfe? Aber ich glaube, der war zu weit hergeholt. Ja, jetzt Man habe ich hätte eine bestimmt. Klammer um das R machen können, vielleicht. Flügelkrämpfe. Ja, aber zurück zu kleinen Parteien. Christian Lindner hat mit den Schmuddelkindern gespielt. Und zwar hat er dem Ralf Schuler ein Interview gegeben. Und der ist ja mittlerweile bei News. Und also sobald ich das gesehen habe, dass das passiert, habe ich mir gedacht, okay, die Linken in der FDP werden sich ärgern. Aber von denen habe ich lustigerweise noch gar nichts gelesen. Vielleicht folge ich auch nicht mehr genug von denen, keine Ahnung. Aber da habe ich noch keine Aufregung gelesen. Vielleicht spart man sich die auf für später. Aber wo es halt richtig viel Geheule gab aus unserer Medienlandschaft, wir sehen doch gleich ein paar Beispiele. Aber der Und Schuler, der ist auch immer noch derselbe Schuler, ne? Ich meine, hat sich jetzt nicht viel verändert. Früher hat man ihm ja auch Interviews gegeben, muss man ja, sagen. gut, vorher war er bei der Bild, was ja auch schon zu krass war eigentlich für die Leute. Ja, okay. Und ja, und jetzt Ja, er mit war aber dem. dran, ne? Ja. Und das. Also Ich das, bitte. sag erstmal kurz, bevor ich weitermache. Ich finde dieses Interview auch die Reaktion darauf haben halt zu dem, was ich vorhin geschildert habe, beigetragen. Wieder dieses Gefühl, dass die überhaupt nicht mehr in der gleichen Realität leben, diese Leute. Also wie viele Leute darunter kommentiert haben, das sei halt kein Journalismus. So nach dem Motto, ja, weil die halt, also das sei reine Propaganda etc. pp. Also all das, was wir im Endeffekt Medien vorwerfen, die zu weit links sind, werfen sie jetzt denen vor, die aus ihrer Sicht zu weit rechts sind. Und es zeigt wieder mal, dass es gibt keinen in dieser Mitte. Da gibt es nichts mehr. Da ist keine Brücke, die diesen Graben überspannen könnte. Das ist die gesellschaftliche Realität im Endeffekt. Ja, und was hat man von dem Interview mitgenommen? Eigentlich nicht viel. Ich zumindest nicht. Bei mir ist kleben geblieben, dass er schon darauf angesprochen wurde irgendwie. Und er meinte, ja, viele Leute meinen auch, ich wäre zu links, wo ich mir dann so dachte, ja, die haben aber recht. Also wenn sie jetzt, also jetzt nicht bei ihm persönlich, aber halt mit vielen Sachen, die die FDP halt in der Ampel mitstützt, dass die links sind, das wollen viele Leute ja da nicht einsehen. Aber es ist leider so. Also diese ganzen Gerechtigkeits Dinge mit Gerechtigkeit irgendwie framen oder so sind halt leider links, ob ihr das wahrhaben wollt oder nicht. Also. Aber ja. Da könnte man kurz sagen, wer noch mehr zu dem Thema, ihr könnt links nicht von rechts unterscheiden und könnt euch im Spiegel offensichtlich nicht angucken sehen will, dem sei unser Sonderstream vom Donnerstag empfohlen, wo wir uns eine Republika-Diskussion vom ZDF angeschaut haben, ob man den öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch braucht. Und ich verrate euch nicht viel Neues, wenn ich euch sage, dass die Leute auf dem Podium natürlich der Meinung waren, dass man den noch braucht und auch in seiner jetzigen Form und dass er eigentlich noch nicht aktivistisch genug ist, aber gleichzeitig vehement bestritten haben, dass er irgendeine Linkstendenz hat. Wie hieß der Stream nochmal? Oh je, mein Gehirn. Ja, der von Donnerstag. Der von Donnerstag. Verdammt, Unter kann nicht Live. wahr sein. Unter Live gucken. Und dann ging es halt noch um die Haushaltssachen, die ja jetzt anstehen und wollte dann Herr Schuler dem Lindner entlocken, dass er die Koalition aufgibt, wenn da nichts bei rauskommt bei der Geschichte, was in seinem Sinne ist. Das hat er dann so nicht gesagt, aber er hat es im Endeffekt durchscheinen lassen. Aber ich bin mal gespannt, was dann aus der Nummer wird. Und dann ging es noch um Radwege in Peru, wo die lustige Information bei rauskam, dass die Radwege in Peru ja gar nicht von der Ampel entschieden wurden, was ich zum Beispiel auch noch nicht wusste. Also die Radwege in Peru sind noch von der letzten großen Koalition übrig geblieben. War euch das Ja, das kann man bewusst? besser der SPD in Diese die Schuhe schieben, ne? Zweier wurde ja Sozial, eigentlich ja. immer so hingedreht, als ob das jetzt ein Ampelding wäre mit diesen Radwegen. Naja, es ist so ein bisschen wie mit den Atomkraftwerken. Sie haben halt nichts geändert an den Dingen, die gelaufen sind. Oder die gelaufen, die entschieden waren. Haben halt nichts rückgängig gemacht oder so. Ja, das auch war ja, aber Und das gilt trotzdem, dann ich dafür fand es natürlich auch. einfach ganz interessant. Ja. Und prinzipiell spricht er ja auch überhaupt nichts gegen. Also ich meine, beim Schuler war ja auch schon mal hier der von der SPD, dieser eine, wo mir gerade so ein Name nicht einfällt, der eigentlich auf Twitter immer unerträglich ist, aber in diesem Interview mit dem Schuler war der mir schon fast sympathisch. Also Stegner. Stegner, genau, ja. Also es kann, es muss halt nicht unbedingt schlecht sein, das ist ja auch für die anderen Leute. Also ich bin Was immer für eine so. teuflische Magie ist, dass die Stegner sympathisch klingen lassen Ja. können. Ja, auf jeden Fall. Erstmal haben wir hier den Herrn Hilje. Das ist zwar kein Journalist, aber das ist ja so ein Experte, der alle Nase lang überall auftaucht, unter anderem auch bei Zapp, das Medienmagazin. So ein ehemaliger Berater von den Grünen. Und ich glaube auch von der SPD, aber auf jeden Fall von den Grünen. Und der sagt hier, der Finanzminister adelt. Adelt als Interviewpartner ein rechtes Populismusportal, das in Reichweite gerade mal mit Nischenmedien wie der Jungen Freiheit mithalten kann. Von einem Regierungspolitiker darf man mehr Diskursverantwortung erwarten. Aber Wenn die du Fraktion nicht hast fragt, ne? unglaublich viel Reichweite, ne? Und Zapp, das Medienmagazin guckt wahrscheinlich auch jeder, ne? Es sind nicht nur Ja. wir, die dann, wo dann in unserem Stream das mehr Leute gucken, als sich das eigentliche Video angeguckt haben. Vor allem News gegenüber steht dieser riesige öffentlich-rechtliche Moloch, der jederzeit irgendwen zum Experten befördern kann. Oh, dessen Meinung gefällt mir, ist jetzt ein Experte, Frau Brodnik, Ja, und die auch Frau prima mit Geld dagegen halten können, ne? Kracher, Oder kommen Sie so. alle rein. Ja, wir Ja. präsentieren Sie seriös. Von uns kriegen Sie schon Vorschussglaubwürdigkeit, weil Sie hier im Öffentlich-Rechtlichen sind. Das ist alles okay, dass man seine Aktivisten da zu Leuten macht, die die Wahrheit sagen. Aber wenn man zum falschen Sender geht und da ein Interview gibt, pfui, pfui. Und ich meine, wenn Sie hier mit Erfolg haben, werden Sie mit der Bild weitermachen. Und dann der NZZ. Also, wir kennen das ja, das Muster. Ja, Ja, der gegen die Hilje profitiert NZZ. ja davon, Gegen ne? die NZZ gab es ja auch schon mal, ganz zu Anfang, als sie sich mehr eingemischt haben in Deutschland, gab es ja auch schon mal so ein Ding, wo sie den Chefredakteur interviewt haben. Das war auch von Zapp, das Medienmagazin. Und so ein bisschen auch in den Raum gestellt haben, dass das jetzt deren neue Strategie wäre, irgendwie die Rechten in Deutschland zu versorgen. Ja, jedenfalls Das ist immer lustig. Das ist die immer Frau lustig. Dovedeit von Korrektiv hat auch geschrieben: Ernsthaft? Christian Lindner, warum reden Sie denn mit einem Desinformationsportal? Und dazu hat der Herr Krischke hier von Cicero geschrieben, wo finde ich denn die Korrektivfolge mit Christian Lindner? Also er hat quasi das Desinformationsportal zu Korrektiv umgedreht und das ist natürlich auch passend, weil das Desinformationsportal selber ist auf jeden Fall Korrektiv. Also Also allein, dass sich jemand wie die Dovideit so es ist so angreifbar kackdreist, ne? macht Es ist mit. so kackdreist, ne? Also, Ehrlich. Wie frech kommt weiter, sagte Hubert, oder wie war das nochmal? Furchtbar. das ist, als würde Olaf Scholz irgendwie Witze über Steuerhinterziehung machen, so, Ja. weißt du? Es ist so. Jo, ja. Nur, dass sie hier nur die Dovideit, ein Dovideit ist. Korrektiv, ey. Braucht keiner. Und der auch noch, genau, wo ich gerade von der öffentlich-rechtlichen Podium Megafon Nummer geredet habe. Ne? Genau, Georg Ress gesagt, hallo Herr Lindner, mal kurz einer rechtspopulistischen Kampftruppe ein Interview geben und das dann damit rechtfertigen, dass man der Taz ja auch eins gegeben hat. Die Verzweiflung der FDP muss sehr groß sein. Aber mal ehrlich, Georg, das ist doch vollkommen richtig. Also Ja, absolut. rechtspopulistischer Kampf, wenn du die News als rechtspopulistischer Kampf, dann ist die Taz auch eine linkspopulistische Kampftruppe schon Die seit Taz ist auch nur Jahrzehnten. salonfähig, weil bei Öffentlich-Rechtlichen auch alles so links sind, ne? Weil Die sie da Taz auch dauernd existiert zitieren ja und so. auch nur noch, weil die schon mehrfach gerettet worden ist. Das, Und also. er ist ja auch eine Kampftruppe. Und was er macht sowieso, also Restle ist seine eigene Fraktion in dem Kampf. Mit viel Macht Er ist durch restlos Reichweite. verloren. Da waren aber ein paar ganz gute Kommentare von bekannten Leuten drunter. Ja, und die Antwort von Julian Reichelt. Keine Sau liest die Taz. Millionen Menschen gucken News. Die Taz träumt von der Deindustrialisierung des Landes. News liebt Wachstum und eine starke Industrie. News-Mitarbeiter duschen im Durchschnitt 7-mal die Woche. Ja, Das der finde ich war auch ein bisschen low. überflüssig. Okay, aber die Taz ist seit Jahrzehnten ein gewaltverherrlichendes Steinewerferblatt, das Linksterrorismus und Linksextremismus schönredet oder verherrlicht. News glaubt an Rechtsstaat und Gewaltmonopol. Die Taz träumt von einem Deutschland mit möglichst wenig Deutschen. News steht für ein Deutschland mit möglichst wenig illegaler Migration. Die Taz möchte entscheiden, wer mit wem sprechen darf. News liebt die Meinungsfreiheit. Die Taz steht für die gescheiterten sozialistischen Ideen der Vergangenheit. News steht für Optimismus, Freiheit und Eigenverantwortung. Ja, das würde ich vielleicht sogar noch unterschreiben, am ehesten die 7. Die Taz ist ein Ort der Verbitterung. Bei News lachen wir über durchgeknallte linksgrüne Ideen. Ja, das glaube ich auch. 9. Taz-Redakteure frieren wegen ihrer ideologisch veganen Mangelernährung, wenn das Thermometer unter 20 Grad fällt. Bei News kommt noch echte Kuhmilch in den Kaffee. Ja, das war der schwächste Punkt, aber. Ja. Den hätte man. Bei Taz glauben sie, dass Männer Frauen werden können. Bei News halten wir das für Unfug. Ja. Ja, es ist nicht so schlecht, irgendwie die Punkte aufgelistet, aber es sei jetzt ein paar zu viele. Ne? Ja, es müssten wahrscheinlich unbedingt 10 sein, aber den 9. hätte ich mir nochmal nachgedacht. An sich eine brauchbare Antwort, ne, finde ich. Ja, so. Doch, da ein paar kompetente Leute, da hätte er die nochmal drüber gucken lassen, hätte man die Schwachen eliminiert und dafür noch ein paar Sänger reingemacht. Ja, was hat hier die Frau am Orde geschrieben? Puh, der Finanzminister setzt den Journalismus, den wir bei der Taz professionell machen. Professionell mit Hengamir. Ja, aber so. Der Reichelt, ich meine, man kann ihn mögen oder nicht. Also. Der ist auch professioneller Journalist. Auch der Jan Caron ist ein professioneller Journalist. Die Frau Riffler, ich meine. Ja, ich finde, aktivistisch ist eher die Taz, oder nicht? Also da sind beide aktivistisch. Ja, okay. Der Vergleich ist vollkommen gerechtfertigt. Das ist völlig in Ordnung. Aber so soll es doch auch sein. Jeder weiß, also früher war es klar, die Faz liest ein Konservativer, heute nicht mehr, und die Taz liest halt ein eher Linksextremer, und wer halt irgendwie auf der SPD-Linie ist, hat Rundschau oder Zeit oder sowas gelesen. Das, ich meine, es gibt ja das heute nicht mehr in der Mainstream-Presse. Da müssen ja Leute kommen und nachwachsen. Und wie immer schlägt man natürlich auf die Konkurrenz ein, weil die einem Angst macht. Wie oft ist das schon damit geendet, dass die Alten halt zu spät gekommen sind. Ja, und Anna Schneider hat auch noch einen Artikel drüber geschrieben. Der perfekte Cocktail für eine Blasenentzündung. Ja, hat sich halt drüber amüsiert, dass die Hauptstadtjournalisten da so eine Schnappatmung drüber kriegen und irgendwie meinen, es würde irgendjemand interessieren, was sie meinen, wo man irgendwie auftreten darf oder so. Ich verstehe das schon, die sehen den Rubikon überschritten, ne? Jetzt hat das einmal einer gemacht. Ja. Genau, das wollte ich auch gerade sagen, weil das Wort, was mir eigentlich da überall fehlt, ist das Wort Hegemonie, ne? Also das ist ja dieses Ding, dass sie da schon gedacht haben, sie könnten das hinkriegen, dass halt außer irgendwelchen linken Ideen da halt nichts mehr möglich ist, und selbst wenn es einfach so ein normales Interviewformat irgendwie ist. Ich meine, der Schuler kann sich ja auch auf dem Parteitag stellen von der FDP, und da stand er ja auch schon mal, und dann da ein Mikrofon mitnehmen und es dem Lindner hinhalten, da würden sie sich ja auch nicht drüber aufregen. Und im Endeffekt ist doch auch völlig egal, wer die Fragen stellt. Oder gibt es in dem Kopf dieser Leute halt Fragen, die man nicht stellen darf, weil dann könnte er sich verplappern. Aber ich meine, da sitzt jemand von der Regierungskoalition, der ist professioneller Politiker. Welche Chance hat denn der Interviewende, wenn er das nicht schneidet irgendwie oder so, da jetzt wirklich Einfluss zu nehmen auf das, was der Herr Lindner sagt? Das ist völlig lächerlich. Wenn das Medium so schlimm ist, dann müssten ja die Fragen auch entsprechend schlimm sein, und dann müssten wir einfach mal ein Beispiel dafür geben können. Oder ja, so. Eben, genau. Zeig mir doch mal, wo ist denn der Rechtsextremismus in dem Interview? Wo kommt der denn zutage? Bei der Schule, ja. Ach ja, Migration muss man natürlich auch. Gab es auch ein paar kritische Töne zu, und das ist dann natürlich wahrscheinlich auch wieder verkehrt. Hat sich jetzt aber keiner drüber aufgeregt, und es ist natürlich auch die Frage, wie interessiert man dahinterher ist, da auch wirklich dann was dran zu machen. Und natürlich nichts Genaues weiß man nicht. Und zu diesem Artikel ist noch zu sagen, eigentlich fehlt hier noch was, nämlich ein kleiner Disclaimer, denn die gute Frau Schneider ist ja irgendwie zusammen mit dem hier, der dieses Talkformat da moderiert von News, dem Vorbach. Also, das ist ihr Freund. Und das fände ich eigentlich schon, ne, so im Sinne von Transparenz und so, wenn man hier irgendwie darüber schreibt, dass es keine Berührungsprobleme geben sollte mit so einem Medium, wäre es ja vielleicht interessant, wenn man da nochmal darauf hinweist. Gamergate würde ein Disclaimer wollen, nehme ich an. Ja, linksgrün versifft, stolz darauf. Warum Journalisten keine Helden mehr für mich sind, ist hier die neue Ausgabe der Kolumne von Julia Roos. Und ich weiß gar nicht, hatten wir mittlerweile alle Ausgaben von ihr? Ich glaube, zwei, drei fehlen oder so, aber wir hatten auf jeden Fall viele. Und diese ist auch wieder sehr gelungen. Julia Roos outet sich hier als ehemalige Korrektivpraktikantin. Also, sie sagt, dass sie mal ein Praktikum bei Korrektiv absolviert hat, weil sie den sogenannten Investigativjournalismus eigentlich so toll fand und davon also ganz beeindruckt war und schon gedacht hat, wenn sie jetzt Journalistin wird, dann arbeitet sie auch die Sachen da aus und spielt quasi Detektiv und zeigt es irgendwie der Regierung und so. Und sie beschreibt dann hier halt, dass die Leute komplett geschockt waren, als sie irgendwie denen gesagt hat, dass sie da nichts gegen hat, wenn jetzt irgendwie die CSU da weiterhin in Bayern regiert, weil sie aus Bayern kommt. Und dieser Satz, linksgrün versifft, stolz darauf, der stammt halt aus irgend so einem, was, so einem Aushang, den es da gab. Also das hat wahrscheinlich irgendwer hat kommentiert, die sind linksgrün versifft und die haben das dann irgendwie mit, ja, wir sind linksgrün versifft und stolz darauf irgendwie dann gekontert und das ist sie halt auch sehr sauer aufgestoßen. Und deswegen, seitdem ist sie halt nicht mehr so der Meinung, dass dieser Investigativjournalismus unglaublich sinnvoll ist und beschränkt sich lieber auf Tagespolitik und kleine Dinge vor Ort und so. Und das nennt sie Fastfood-Journalismus. Aber ja, ich meine, diese ganzen Sachen, die halt so von langer Hand irgendwie passieren, das ist schon irgendwo wahr, ne? Dass das natürlich viel so von so Getriebenen irgendwie ist, die dann auch so ihre Ansicht halt haben, wie das Ganze zu enden hat. Weil wenn du jetzt so eine Investigativsache machst und nachher kommt da gar nichts bei raus, ich sag nur Aiwanger oder so, ne? Also dann irgendwie, nachdem man sich da so reingesteigert hat, irgendwie zu sagen, ja, Chef, tut mir leid, ich hab, da ist nix. Wir haben gebuddelt und nichts gefunden. Das ist wahrscheinlich auch nicht gerade einfach. Und insofern ist das sicherlich auch ein Problem von dieser Sache, die es halt nicht so unbedingt zielführend macht. Erinnert ihr euch noch dran, als sie uns alle weismachen wollten, dass es ganz viele Beweise gibt, dass Trump von den Russen finanziert wurde und so? Ich erinnere mich noch. Ja, dunkel. Ja, hier mit dem linksgrün versifft, also da, das erinnert mich dann doch an Gruppen, die ja auch Schimpfbegriffe sozusagen für sich selbst dann adaptiert haben oder so. Also, in dem Fall ist es aber irgendwie was anderes, weil hier geht es ja um eine Ausrichtung sozusagen vom Beruf, ne? Bei einem Journalisten. Und der sollte ja doch irgendwie eher ein bisschen eher unbeeinflusster sein von irgendeiner Seite. Also das finde ich komisch, eine komische Übernahme der Begrifflichkeiten. In der Schweiz ist man teilweise der Meinung, junge Männer müssten nochmal unterrichtet werden in Gleichstellung. Und dementsprechend wollte man, oder gab es diesen Vorschlag, einen Feminismusunterricht einzuführen, damit man den Jungs mal klar macht, wo die Frauen so schlimm benachteiligt sind. Ja, bisher ist das noch nicht durch und ich glaube auch nicht, dass es das durchkommt. Aber man sieht eben, dass der, wie soll man sagen, der Kulturkampf, der ist da voll im Gange. Ja, junge Männer glauben, die Gleichstellung sei in fast allen Bereichen erreicht. Und das ist der Grund, Auch warum man ältere. denen das Gegenteil dann beibringen muss. Aber beibringen im Sinne von, nein, das stimmt nicht. Oder wie? Ja, erleben das Gegenteil. Junge Frauen erleben das Gegenteil, heißt es. Weiß ich nicht. Erleben, ja. Ja, hetzt man dann Für gegen mich. Mädchen gegeneinander auf, so ein bisschen. Die Juso fordern nun ein Schulfach für Feminismus im Raum für Ich erlebe auch das Diskussion. Gegenteil. Zum Diskutieren, ja, eben um sich gegenseitig zu Junge besichtigen und Frauen zu glauben, dass streiten und das so. Leben viel besser wäre, wenn sie alle das Sagen hätten und Männer nicht mehr. Junge Männer dagegen erleben das Gegenteil. Wisst ihr, was Ja. das der Ich fordere ein Schlüsselding hier? Schulfach. Wisst ihr, was das Schlüsselding da drin ist? Dass junge Männer der Generation Z tendenziell der Meinung sind und die Frauen sind vom Gegenteil überzeugt. Aber beide Generation Z, und das sind diese Leute, die sowieso schon mit dem Bewusstsein Bewusstsein aufgewachsen sind, dass ihnen die Sonne aus dem Arsch scheint und die Planeten um sie kreisen. Natürlich glauben die, sie seien benachteiligt. Wie oft sehen wir denn die Videos von den Leuten? Ich musste 40 Stunden arbeiten. Dieses ganze Zeug. Natürlich sind die vom Gegenteil überzeugt. Die sind als Opfer aufgewachsen. Die sind als jemand aufgewachsen, den ständig jemand was wegnimmt. Und das sind in dem Fall dann im Zweifelsfall die Männer. Dann gibt es halt, ich wette, dass vor die Kohorten vor dieser Generation alle, dass das ein Wert ist, der immer weiter sinkt, sozusagen, gesunken ist von Frauen, die glauben, dass das keine Gleichstellung gibt. Und jetzt auf einmal geht er wieder hoch wegen dieser professionellen Opfer und der Propaganda in Schulen und Kindergärten. Das ist auch so ein bisschen innerhalb der Theorie ja so, dass sich irgendwie alles auslegen lässt als benachteiligend oder so, oder alles Mögliche jedenfalls. Und ja, das stimmt schon, dass wenn die von sehr früh an sehr intensiv erzählt bekommen haben und die Widersprüche darin, in diesen Erzählungen, die werden natürlich nicht miterzählt, ne? Die merkt man dann irgendwann, wenn man älter wird. Und ich finde auch so lustig, dass es in der Schweiz ist, ne? Also in diesem Land, wo sie diesen Militärdienst haben, wo man die Leute richtig diskriminieren darf, wenn sie den nicht machen. Und die sind Männer davon nur betroffen, ausschließlich. Ich stecke dir ein weißes Blümli an. Oder was machen die da? Und in der Schweiz stellen die sich dann hin und behaupten dann irgendwie, dass die Frauen so schlimm haben, oder was? Mit Gleichstellung. Ey, wie blind kann man sein? Aber ja, was bei der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten halt eben herauskommt. Alltagssexismus. Physische Grenzüberschreitung. Wie viele Menschen treffen sich überhaupt irgendwo außerhalb von Zürich in der Schweiz? Oder vielleicht noch von Basel? Trifft man da überhaupt irgendwelche Leute, die nicht die eigenen Nachbarn sind? Das ständige Machtgefälle. Ständige Machtgefälle, ja. In allen Lebensbereichen, selbstverständlich. Allen Lebensbereichen. Ganz bestimmt. Ich werde ein Fahrrad erfinden, das auf dem Machtgefälle fährt, ohne dass man treten muss oder einen Motor hat. Genau. Warte. Ist dann ein generisches Feminino Mobile, oder wie? Genau. Grober Unfug, ja. Ich stimme den Jungfreisinnigen, wer auch immer die sind, zu und sage, es ist grober Unfug. Apropos grober Unfug. Kommen wir zu den Hochschulen. Das war nämlich auch nochmal Thema im Deutschen Bundestag, und zwar die Frau Wulff, die wir letzte Woche kurz gesehen haben, die war ja in Hannover, hier bei dieser Sache von der Volkswagen-Stiftung, die ich letzte Woche kurz darauf hingewiesen habe. Und dann war sie noch eingeladen bei der Uni Göttingen und sollte da referieren beim RCDS zum Thema Selbstbestimmungsgesetz. Und das ist also da mit einigem, also die haben die im Endeffekt niedergebrüllt, sodass sie da nicht auftreten konnte. Und natürlich auch, wow, wie das so üblich ist mit dem Vorspiel, dass man über Tage da schon irgendwelche Sharepics verbreitet, wo man irgendwie sagt, hier die Transfeindin und so weiter und so fort. Und deswegen hat die CDU-CSU-Fraktion hier diese Aktuelle Stunde beantragt, um da über das Thema Hochschulmeinungsfreiheit hier nochmal zu debattieren, halt vor diesem Hintergrund. Und es ging aber natürlich auch noch um andere Dinge, die da so in der Vergangenheit schon schiefgelaufen sind und so den generellen Zustand. Und natürlich auch nochmal so am Rande um die Sache mit der Frau Döring, hieß sie, glaube ich, die ja von der Frau Stark-Watzinger, Elefant in Kanada, da entlassen wurde, wegen dieser Prüfung vom Fördergeldentzug. Und ja, ich wollte mal die kleine Dame von den Grünen vorspielen, damit ihr so ein bisschen Eindruck davon habt, was die Grünen da zu dem Thema, was denen dazu einfällt. Ja. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen der demokratischen Fraktionen, es ist jedes Mal wieder unerträglich, wenn sich die AfD als Unterstützerin von Jüdinnen und Juden inszeniert, weil wir alle wissen hier, wie es wirklich ist. Schon knallhart. Wow. Also, erstmal müsst ihr den anderen eine Lüge unterstellen, so, ne? Schon krass. Ja, vor allem, also auch ich sehe bei den Leuten viele Tendenzen, aber das sehe ich irgendwie bei der Partei eigentlich nicht. Weiß nicht, wo sie das hernimmt. Ja, und ich meine, das ist gerade an den Universitäten, da wurde ja auch mehrfach darauf hingewiesen, dass die jüdischen Studenten an den deutschen Universitäten sich gerade sehr bedroht fühlen, und das kann ich absolut nachvollziehen. Also sie haben ja gesagt, dass es mehrere halt gibt, die jetzt Urlaubssemester nehmen, weil sie sich nicht mehr an die Uni trauen. Wir haben ja auch schon Sachen gesehen mit dem Bruder von Shahak Shapira, wo Leute halt dafür auch schon mit ihrer körperlichen Unversehrtheit gezahlt haben. Und das sollte niemandem egal sein. Abgebrochen werden müssen, wenn Referierende bedroht werden und Polizeischutz brauchen, dann ist das nicht nur untragbar, sondern eine Gefahr für die Demokratie. Als ich den Titel der Aktuellen Stunde für heute gelesen habe, Was hat diese Geschichte mit der AfD zu tun? Also diese Hörsaalblockade war ja nun nicht. Ja, jetzt geht sie ja zum Thema über. Ah ja, okay. Die übliche, ich rede erstmal über die AfD und dann komme ich zum Thema nochmal. Gut. In den Veranstaltungen habe ich erst gedacht, wir sprechen im Fokus über Antisemitismus an Hochschulen. Wir erinnern uns an die niedergebrüllte Richterin an der Humboldt-Universität oder an die abgebrochene Hannah-Arendt-Lesung im Hamburger Bahnhof in Berlin. Noch immer sehen wir Gruppen an Universitäten, die Antisemitismus dulden und damit der Gewalt gegen jüdische Studierende den Boden bereiten. Ja, es ist nur eine Minderheit, die sich an antisemitischen Uniprotesten, an Israel-Boykott-Kampagnen und an Terrorverherrlichung beteiligt. Doch sie schafft es, enorm viel Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, denn sie spielen mit Bildern der Gewalt, sie jubeln für die Hamas. Ist auch egal, wenn das eine Minderheit ist. Es reicht aus, dass es genug Leute sind, um den Leuten ernsthaft Schaden zuzufügen. Das ist ja gerade das Problem. Genau das, diese Karte spielen sie ja auch gegen die AfD und gegen überhaupt alle Leute, die von rechts kommen. Aber guck mal da, die Amokschützen von Christchurch oder der Höcke oder so. Es wird ja nie nach der Masse geguckt. Es werden immer die schlechten Beispiele rausgepickt. Aber heute geht es im Fokus gar nicht um Boykott gegen Israel, sondern sie benutzen dieses große Wort für etwas ganz anderes. Und im Übrigen geht es auch nicht um Wissenschaftsfreiheit, sondern um Protest gegen einen politischen Vortrag. Vorweg, was Ihnen, Frau Wulff, in Göttingen passiert ist, ist nicht okay. In einer Demokratie muss es immer möglich sein, miteinander zu streiten, ohne sich niederzubrüllen. Aber eines ist doch vollkommen klar. Unter den verhärteten Debatten zum Selbstbestimmungsgesetz hatten vor allem diejenigen zu leiden, die sich für dieses Gesetz und für Transrechte eingesetzt haben. Ja, na klar, nicht die Frauen, die jetzt irgendwelche Pimmelpropeller in ihren Umkleidekabinen haben müssen. Es waren diesejenigen, die ganz schrecklich davon, die jetzt ihren Willen gekriegt haben. Ja, okay. Ja, schräge Darstellung, echt. Ja, was glaubt ihr? Ich meine, die Veranstaltung war vom RCDS, also die haben das schon mal nicht gegen demonstriert. Aber welche wird das wohl gewesen sein? Ja, parteipolitischen. Die Migrantifa, Mas-Gaza, Blase wird es gewesen sein. Nee, in diesem Fall geht es um das Selbstbestimmungsgesetz. Also, ach so, ich dachte, also da. Ja, da waren das natürlich die Nazis, was klar. Nee, es war die Grüne Jugend natürlich. Jetzt komme ich durcheinander. Es gibt doch Nazis. Meine Kollegin Tessa Ganserer. Ich finde interessant, dass Sie gerade bei dieser Debatte jetzt so schreien. Das ist irgendwie komisch. Meine Kollegin Tessa Ganserer wurde massiv beleidigt und diskreditiert. Mein Kollege Sven Lehmann wurde bedroht und als Frauenfeind beschimpft. Die haben sich immer schwer erarbeitet, ey, die beiden. Schwer verdient. Ja, was heißt bedroht? Also. Ja, keine Ahnung. Das kann ja auch sein, dass sich dahinter was Vernünftiges, also was Beklagenswertes verbirgt, aber als Hornfall beschimpft, ja, das ist Meinungsäußerung, da müsst ihr leider mit leben. Die Leute haben sich das angeguckt, was diese Leute davon sich geben und sind zu dem Schluss gekommen, dass es für sie frauenfeindlich ist. Und da müsst ihr dann halt mit leben. Braucht euch nicht darüber zu beklagen. Und wir reden ja gerade davon, dass da jemand, und die haben eigentlich alle auch gesagt, ich weiß nicht, ob das bei ihr jetzt auch noch kommt, aber die haben eigentlich alle irgendwie betont, dass diese Mareike Wulff eine tolle Kollegin ist und dass man mit der nicht, dass man nichts gegen die hat und so. Und ja, also ich meine, das war eine Veranstaltung und die wollte da einfach nur reden bei dieser Veranstaltung und auf irgendwelche Fragen da antworten oder einen Impulsvortrag halten oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau, was da der Plan war. Es gibt einfach keine Begründung dafür, da in irgendeiner Art und Weise gegen vorzugehen. Aber das ist ja eure Sache. Von wegen so, ja, wenn es einmal irgendwie das böse Wort sich Bahn bricht, dann verwirrt das ja die Leute alle und dann tun sie ja das Falsche und dann werden sie zu Leugnern und Rechten und was weiß ich nicht was. Und Hass und Hetze, bla bla bla, tralala. Aber wenn man irgendwie die ganze Zeit rumposaunt, was für schlimme Transfeinde diese Dame da von der CDU doch wäre, dann ist das natürlich alles okay, weil das ist ja nur Aufklärung und Antifaschismus und so. Solidarität aus der Union habe ich bei diesen Angriffen vermisst. Im Gegenteil, es vergeht fast kein Tag, an dem nicht... Solidarität aus der Union. Also was sie gerade gesagt hat, ist, ihr habt ja auch nicht den Sven Lehmann verteidigt, wenn Leute zu dem sagen, du bist doch ein Frauenfeind. Das hättet ihr auch machen müssen. Egal. Weil da dürfte ja nicht der Meinung sein, dass das nicht gut für Frauen ist, was der sich da irgendwie überlegt. Mitglieder der Union Selbstbestimmung verächtlich machen, in einer Zeit, in der queerfeindliche Angriffe auf einem Höchststand sind. Sprich, an der... Ja, die queerfeindlichen Angriffe, genau, die sind nämlich auf dem Höchststand, nach eurer Meinung, ja, weil Leute wie die Frau Wulff da so eine Veranstaltung machen. Und deswegen ist die auch niederzubrüllen, diese Veranstaltung. Die Queermenschen haben da auch zugenommen in der Menge. Massig. 20-fach oder so. Doch kein Wunder dann. In der hässlichen Debatte rund um Selbstbestimmung, liebe Kolleginnen von der Union, sind Sie nicht ganz unschuldig. Liebe Kolleginnen. Selber schuld. Demokratie lebt von Wissenschafts- und Meinungsfreiheit. Demokratie verteidigen bedeutet, diese Freiheiten zu schützen vor Desinformationen und Verschwörungstheorien, denn ja, vor Desinformationen und Verschwörungstheorien. Wie, dass es nur zwei Geschlechter gibt in solchen Dingen, ne? Ja, zum Beispiel. Es sind komische Darstellungen, ey. Also, man arbeitet wieder mit Hauptwörtern, mit Überschriften. Ja, und die Inhalte sind ganz anders. Realität ist ambivalent und komplex. Das gefällt uns Menschen nicht. Das fordert uns heraus. Die extremen... Die Realität ist ambivalent und komplex. Aber ihr müsst das, was Sven Lehmann sagt, bitte gut finden. Und Tessa Ganserer bitte auch so sehen, wie wir die sehen. Sonst, die verteidigen bitte. Sonst ist es verkehrt. Die Realität ist so komplex. Ich zitiere unsere Familienministerin. Transfrauen sind Frauen. Die Realität ist sehr komplex. Rechten haben längst erkannt, wie man davon profitiert. Sie nutzen Halbwahrheiten, Vereinfachungen, das Spiel mit der Verunsicherung der Menschen. Ja, und da sagen die Leute, die jetzt diese Veranstaltung verhindert haben, die sind doch der Meinung, dass das eben so eine Veranstaltung ist, die dazu beiträgt, dass die Rechten da irgendwas gewinnen. Und weil das ja so schlecht ist, muss es ja verhindert werden. Raune davon, dass die LGBTIQ-Bewegung eine Gefahr sei für Tradition und Familie, für die Sicherheit in diesem Land, für Männlichkeit, für Frauen und Kinder. Lies ihre Manifeste, Marlene. Lies ihre Literatur. Und dann komm nochmal und erzähl mir das nochmal, was du mir gerade sagen willst, dass das alles ein Hirngespinst ist. Das ist wirklich verharmloser. Und die weiß doch darüber gar nichts, sage ich jetzt einfach mal. Was hat die denn gelesen? Hat die die Bücher? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie Feministin oder hat Theorie gemacht. Aber ist ja auch in den Büchern steht genau der Scheiß drin. Ja, aber auch ganz oberflächlich gesehen. Also, dass dieses Trans-Ding, das schon an die Leute vor und während der Pubertät irgendwie zu bringen, dass das eine Gefahr für die Kinder ist, ist einfach eine Tatsache. Das ist einfach eine ganz simple Tatsache, den Leuten das in so einem Alter da, die da mit irgendwelchen Pubertätsblockern da an die ranzugehen oder so, was ja jetzt nicht Thema von dem Gesetz war, aber das befürchten natürlich die Leute, dass es darauf hinausläuft. Oder generell zu der Thematik ist es natürlich ein Punkt, über den man reden muss. Und das ist eine Gefahr für die Kinder. Und dieses komische Kendler-Experiment mit so einem Scheißdreck, das ist auch alles nicht hypothetische Sachen, die irgendwer behauptet, dass die mal passieren könnten, sondern diese Sachen sind schon passiert. Oder hier von dem Gender-Professor, hier John Money und sein Zwillingsding. Ja, in so einem Austausch von Argumenten hat die gar kein Interesse. Das interessiert die gar nicht. Da weiß die auch nichts von. So. Und das ist ja auch so ein bisschen typisch für die Linken. Die suchen eben ihren Schuldigen und hauen dann auf den rum sozusagen und unterstellen den Leuten irgendwelche negativen Absichten und deswegen passieren dann negative Entwicklungen. Das ist aber falsch. Ne? Ich meine, einfach falsch. Im Endeffekt ist das, was sie ja gerade machen, auch wenn man auf John Money guckt, das, was sie immer machen, nämlich sagen, richtiger Transsexualismus ist noch nie versucht worden. So wie sie es beim Kommunismus auch immer wieder versuchen wollen. Ja, okay. Sie kommen immer wieder damit, wir haben es jetzt wissen wir, wie es geht. Wir haben jetzt die Opferpyramide richtig austariert. Wenn wir jetzt den neuen Menschen schaffen, dann können wir bald in Utopia leben. Ja, da kommen wir nochmal zu mit der Opfer. Ihr müsst die Leute nur zwingen. Hochwirksamer Strategie. Hochwirksam deshalb, weil diese Vorstellungen in der gesamten Gesellschaft verbreitet sind. Antifeminismus und Queerfeindlichkeit zielen auf die Beschränkung von Menschenrechten und sie bedrohen unsere Gesellschaft als Ganzes. Und deine Kritiker werfen dir doch vor, dass es antifeministisch ist, dieses Selbstbestimmungsgesetz. Das wirft man doch gerade dem Herrn Lehmann vor, dass er ein Antifeminist ist. Ja, es kommt da aber nicht so an, scheinbar, ne? Müssen wir Demokratinnen doch zusammenstehen. Die Demokratinnen haben da gefälligst zusammenzustehen. No. Und sich, ja genau, die haben gefälligst auf der grünen Maximalposition zusammen alle rumzustehen. Auf dem Quadratzentimeter. Ganz weit links außen. Über den Tellerrand wird den meisten hier im Saal klar sein. Das Selbstbestimmungsgesetz gibt einer kleinen Anzahl an Menschen endlich die Rechte, die ihnen schon immer zustehen. Menschenrechte. Gleichzeitig nimmt dieses Gesetz niemanden, absolut niemanden, irgendetwas weg. Das Selbstbestimmungsgesetz... Ich kenne da welche, die vermissen was. Jetzt schon. Das ist noch nicht viel passiert, aber die vermissen das jetzt schon. Das freie Gefühl, da in eine Umkleide zu gehen und sicher zu sein, dass man da nur auf Frauen trifft, zum Beispiel. Das könnte schon verloren gegangen sein. Ja, und ich erinnere nochmal dran, das ist jetzt keine Nachdebatte zum Selbstbestimmungsgesetz, sondern hier geht es um Sicherheit an der Hochschule. Und sie debattiert hier nur darüber, dass das ja alles, ja, what about unser Selbstbestimmungsgesetz? Da habt ihr doch auch gesagt, wir sind blöd, aber da müssen wir doch alle zusammenstehen und sagen, das ist großartig und uns auf unserer Position einfinden, weil ansonsten gewinnen die Rechten. Und ja, im Nebensatz, ich verurteile das natürlich, dass da irgendwelche Leute, die genau meiner Meinung sind, meine Sachen da zu ihrem logischen Ende zu Ende gedacht haben. Oder wie? Liberales Gesetz, ein starkes Zeichen einer funktionierenden Demokratie in rauen Zeiten. Und genau deshalb brauchen wir beim Thema Selbstbestimmung keinen Populismus, keine Vereinfachungen, keine Hetze, sondern Bildung, Sensibilität und Empathie. Jo, keine Vereinfachung. Vielen Dank. Ja. Transfrauen sind Frauen. Genau, wir brauchen keine Vereinfachung. Ist auch, das ist ein Satz in einfacher Sprache, aber, ne? Ist schon vereinfacht. Ja, wir brauchen keine Vereinfachung. Ja. Tja, Wahnsinn. Ja, ne? So wie sie gerade guckt, gucke ich auch. Dann kommt noch die Violine. Es ist so widersprüchlich, das kann man doch nicht erkennen. Was macht die da? Das ist doch keine Volksvertretung oder was sowas. Oder das ist eine Grünenvertretung. Ja. Und jetzt kommt dann noch der Angesprochene. Oh, Sven. Ich erteile dem Abgeordneten und parlamentarischen Staatssekretär bei der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Sven Lehmann, das Wort zu einer Erklärung nach § 30 unserer Geschäftsordnung. Vielen Dank, Frau Präsidentin, dass ich hier zu einer persönlichen Sache Stellung nehmen darf, weil die Kollegin Bär mich in ihrer Rede zweimal namentlich genannt hat und zu einer Distanzierung der Vorfälle in Göttingen aufgefordert hat. Das ist insofern etwas verwunderlich, da die Kollegin Mareike Lotte-Wulff, die ich persönlich und menschlich sehr, sehr schätze, weiß, dass das, was da vor Ort passiert ist, ich abgrundtief falsch und auch gefährlich für unsere Demokratie finde. Und ich ja auch persönlich zugesagt habe, mit denjenigen, die in Göttingen da vor Ort auch Verantwortung tragen, auch persönlich zu sprechen. Zweiter Punkt ist, dass ich auch in den Debatten um das Selbstbestimmungsgesetz, als beispielsweise das Haus des Justizministers beschmiert wurde von Aktivistinnen, Aktivisten, von wem auch immer, sehr, sehr klar und deutlich Stellung genommen habe, dass das in einem demokratischen Rechtsstaat, einer demokratischen Debatte keinen Raum haben darf. Dass Sie trotzdem das jetzt hier so bringen, wie Sie in Ihrer Rede gemacht haben, legt den Schluss nahe, dass es in einer hier eher um eine kampagnenhafte Fortführung der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz geht. Und da möchte ich schon sagen, und da hat die Frau Kollegin Schönberger absolut recht, aus meiner persönlichen Erfahrung der letzten zwei Jahre Einsatz für dieses Gesetz. Und ich habe in diesen ganzen Debatten um dieses Gesetz niemals eine Kollegin oder Kollegen aus der CDU und CSU irgendwie persönlich herabgewürdigt. Dass es mir hingegen so gegangen ist und nicht nur mir, sondern allen Kolleginnen und Kollegen aus der Ampel, die sich für dieses Gesetz eingesetzt haben, dass wir als Kinderschänder bezeichnet werden, dass wir als Frauenfeinde bezeichnet werden, nicht von Ihnen, und dass kein einziges Mal ich mich erinnern kann, dass irgendjemand aus Ihrer Fraktion dazu solidarisch öffentlich ein Wort verloren hat. Soll das jetzt ja frauenfreundlich sein, oder was, Herr Lehmann? Ich meine, frauenfeindlich ist jetzt auch, es ist euch einfach vielleicht einfach egal, kann ja sein, dass es euch das scheißegal ist, ja, aber frauenfreundlich ist das ganz sicher nicht. Im Gegenteil, es vergeht fast kein Tag, an dem nicht kampagnenhafte von Ihren Parteien Verächtlichmachung über dieses Gesetz in der Öffentlichkeit laufen. Und ich möchte wirklich darum bitten, dass, wenn wir eine Versachlichung der Debatte wollen, was ich sehr möchte, Sie auch Ihren Teil dazu beitragen. Kampagnenhaft. Merkt ihr auch die ganzen Kampagnen? Ja, doch, muss man doch ächten, dass die Männer deine Frauen in die Ukraine gehen. Das ist doch zu echten, verächtlich machen. Wie albern, weiß ich auch nicht. Ja, und die Dorothee Bär, die wurde so ein bisschen gefeiert für ihren, was sie dazu gesagt hat, wo er sich jetzt drüber beklagt hat. Aber bei mir ist da nur mitgesprungen, dass sie ja auch hier die Shelby Lynn da zu ihrem CDU-Frauenkreis eingeladen hat. Jo. Und wenn man sich hier darüber beschwert, dass irgendwelche Leute da das selber in die Hand nehmen und da irgendwie Moralpolizei spielen, dann kannst du auch nicht die Shelby Lynn dich irgendwie hinter die stellen und irgendwie meinen, so, ja, das ist jetzt hier der gute Weg oder so. Weil das, was da passiert ist, ist auch so. Wollte man auch die Leute weghaben, weil irgendwer da der Meinung war, dass es nicht hinnehmbar ist. Ja. Du besetzt das Haus, oder? In so einer Debatte. Wenig Leute da, wenig Regierung. Ja, da. Du weißt doch, wie das ist. Das ist eine Aktuelle Stunde, da gibt es eh nichts zu entscheiden. Da sitzen ein paar Fachpolitiker und die eine Rede halten müssen rum und die anderen sind irgendwelchen Ausschüssen oder so. Gamergate. Themawechsel. Nee, es geht mal wieder um Sweet Baby Inc. Treue Zuhörer kennen den Namen schon. Das ist eine Consulting-Firma mit Sitz in Kanada, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Welt der Videospiele diverser, inklusiver und einfach besser zu gestalten, indem sie Videospielfirmen berät und denen sagt, put a chick in it, make it gay, make it lame. Wir haben ja über die ganze Auseinandersetzung schon gesprochen, dass es jetzt einen Kurator auf Steam gibt, der einfach sagt, hier, diese Spiele sind von Sweet Baby Inc. mitproduziert worden und der geneigte Konsument kann dann sagen, nö, das möchte ich dann nicht kaufen. Auch Square Enix, großer japanischer Publisher, hat diese Damen und Herren unter ihren Partnern auf der Webseite gelistet. Und es gab natürlich Menschen, auch unter den Aktionären glücklicherweise von Square Enix, die gesagt haben, Moment mal, Forspoken war ein harter Flop. Und der Forspoken stinkt nach Sweet Baby Inc. von oben bis unten. Also da ist alles dabei, von der schwarzen, weiblichen, empowerten Hauptfigur bis hin zu Problemen aus der echten Welt im Spiel etc. pp. Also da ist wirklich alles drin und es ist hart gefloppt und niemand wollte es haben. Und dann haben wir also jetzt Aktionäre, die sagen, hier ist es denn gut für uns. Ja. Er sagt, ich bin persönlich glücklich über eure Idee, dass ihr von Quantität zu Qualität wechseln wollt. Ich hoffe, gute Titel werden in der Zukunft erscheinen. Ich bin etwas besorgt über die kanadische Consulting-Firma Sweet Baby Inc. Square Enix ist als Klient aufgeführt. Aber gibt es dort überhaupt echten Austausch oder echte Geschäftsbeziehungen? Welche Sorte Geschäftsbeziehungen gibt es und wird es auch in der Zukunft Geschäftsbeziehungen zu Sweet Baby Inc. geben? Und in zutiefst japanischer Art und Weise hat daraufhin der Präsident von Square Enix, Herr Kiryu, gesagt, ich möchte hier keine Kommentare zu spezifischen Klienten machen, während wir diesen Wechsel von Quantität zu Qualität vollziehen, wollen wir dafür sorgen, dass unsere Inhalte genießbar, also vergnüglich für und uns sicher für unsere Kunden sind. Und das ist wichtig und auch diese Sicherheit ist auch ein Teil dessen, was ein Produkt Spaß machen lässt. Wir werden unser Bestes geben als Creators, als Entwickler, als Developer. Also eine typische Ausweichantwort. Ich nehme mal an, die Seuche wird bleiben bei Square Enix, bis sie es am Geld lernen halt. Schade eigentlich. Wieder eins von den großen Studios, das es einfach nicht lernen will. Ich meine, du kannst ja mal das Bild kurz einblenden allein. Also diese, jetzt haben sie ja investiert für Beratung, dass sie das ordentlich machen, LGBT-gerecht oder so. Und dann können sie es natürlich nicht umschwenken. Ja, aber du weißt doch, was passiert. Das bleibt ja nicht dabei. Und es, da ist immer noch die Sache, über die wir vor 2 Wochen oder so gesprochen haben, die geht auch immer weiter rund. Im Netz halt mit den Entwicklern von Black Myth Wukong, die angeblich halt abgelehnt haben, sich für 7 Millionen Euro von denen beraten zu lassen. Allein das finde ich schon so unverschämt viel, dafür, dass die sagen, put a check in it, make it black, make it lame. Ja, manche Sachen musst du teuer machen, sonst glauben die, das ist nichts wert, die Leute. Ne? Ist ja auch aber guck dir doch die Qualität an, die mich von diesem Screenshot anstarrt. Ja. Also für die, die uns nur hören, wir sehen 2 Frauen und einen schwarzen Mann, die peinlich in die Kamera grienen. Und vor allem der schwarze Mann hat für mich so einen fast schon Comic-Look. Also das ist nicht das, was ich von einem realistischen Spiel erwarte. Das sind so groteske Figuren. Also auch die Dame hier im Bildvordergrund, ich kriege eher Angst. Ja, Gamergate, meine Damen und Herren, eine Zugfahrt, die niemals aufhört, ein Zug ohne Bremsen und im Endeffekt, ich wiederhole mich, aber ein Mikrokosmos für die Gehirnwascherei, die wir jetzt auch im Mainstream an allen Stellen sehen. Patient Zero. Oh ja, der Scheiß, der Hund drauf weist mich darauf hin, dass ich einfach die Personen gegendert habe und gesagt habe, das seien 2 Frauen. Wer weiß natürlich, wie die sich identifizieren. Vielleicht ist auch der Schwarze, das schwarze Enz, das ich einen Mann genannt habe, eher ein Enz oder ein Day oder Xier. Bei McDonald's in Berlin am Hauptbahnhof, Da läuft gerade die intersektionale, wie soll ich sagen, intersektionale Cringe zur Höchstform auf. Da ist nämlich eine muslimische Mitarbeiterin, die weigert sich mit einer Transfrau die Umkleide zu teilen. Und das geht jetzt vor Gericht. Wie wir schon vermutet haben, geht das dann irgendwie vor Ort, gibt es dann irgendwie Streit und dann wird das vor Gericht geschoben. McDonald's ist der Transfrau schon schwer entgegengekommen, hat ihm einen eigenen Raum angeboten. Aber er hat wohl auch darauf bestanden, dass wenn die Muslima da das nicht möchte, dass sie das auch nicht ertragen muss, so ungefähr. Und jetzt verklagt eben die Transfrau McDonald's darauf, dass er irgendwie da sich umziehen darf in dem gleichen Raum. Und wenn man das ein bisschen überlegt, dann kommt man vielleicht auch zu der Geschichte mit der Religionsfreiheit von den Muslimen, dass das da vielleicht eine Rolle spielen könnte. Und wenn man das so einberechnet, dann wird es wahrscheinlich so kommen, dass die Transfrau da den Zugang verweigert bekommt oder einen extra Raum. Dann könnte man jetzt irgendwie möglicherweise in allen Filialen müssen dann extra Räumchen irgendwie angeschafft werden, auf Dauer und vielleicht sogar bei anderen Firmen auch und so. Ne? Auch getrennte Trinkfontänen oder Abteile im Zug? Ja, weiß ich nicht genau. Ne? Das ist so. Ja, deswegen ist ja eher auch davon auszugehen, dass die Muslima da recht bekommen wird. Das andere wäre ja. Auf jeden Fall ist das ja, sagen wir mal, für so einen Linken, der eigentlich ja beides unterstützt, ne? Die Transfrau und natürlich auch die Ausländer und so. Für die ist das ja sozusagen jetzt sehr cringe-voll. Es spitzt sich so zu und darauf, wer jetzt Recht hat, die Muslima oder die Transfrau. Und das eigentlich wollten sie das beide Recht haben, ne? Und immer vorsichtig behandelt werden und so. Ich wäre dafür, dass die sich da in der Filiale treffen. Und dann wird es da, werden knallhart die Punkte runtergezählt auf der Privilegskala und dann gucken wir mal. Ja, könnte man machen, ja. Ich meine, zum Beispiel die Transfrau, habe ich gelesen, stammt aus Libyen. Also da ist schon mal mit den Ausländerpunkten für die Muslime nichts zu machen. Okay. Also es könnten Kopf an Kopf Rennen geben. Religionspunkte ja, dann, ne? Könnte man ja die Aktionsprodukte anpreisen. Dann würde sich das auch lohnen, wenn man es überträgt oder so. Ja, müssen wir mal abzählen. Wir machen einen Videobeweis, ob die Transfrau wirklich eine Frau ist. Och, nee, dann propellern die wieder alle. Das geht doch auch gar nicht. Ja, wenn es eine Schwullinge zu weit ist, dann. Nur weil es ein Penis hat, das muss es ja nicht ein Mann sein. Mein Gott. Ja. Wo sind wir gelandet? Grobes Kalifat und Hippe Scharia. Da ungefähr, bei Emma. Sie demonstrieren nicht nur, sondern betreiben ihre Propaganda auch auf TikTok und Co. So erreichen islamistische Influencer ihnen Zehntausende, vor allem junge Menschen. Susanne Schröter, Leiterin des Frankfurter Forschungszentrums Globaler Islam, die kommt mir bekannt vor. Analysiert die Strategien der Islamisten im Netz. Sie fragt, warum tut niemand was dagegen? Ja, gute Frage. Genau, die gute Frau Schröter, die ist ja auch eine unermüdliche Kämpferin dafür, dass die Leute endlich mal der Gefahr, die von der Islamisierung der Gesellschaft ausgeht, irgendwie sehen, aber nur. Ist wahrscheinlich so ein Ärger für gekriegt, ne? Nicht. Mm. Ja. Und auch interessant, ne, es ist in der Emma, aber wir kennen die Emma ja in der Form jetzt schon eine Zeit lang, dass Alice Schwarzer da halt schon einen deutlich islamkritischen Kurs fährt, was zu dem komischen Gefühl führt, dass man halt irgendwie der Emma recht geben muss, was früher ziemlich schwierig war, aber das ist schon auch ein komischer Verband von Leuten, die dieser Islamisierung im Endeffekt entgegenstehen. Da gibt es ganz rechts, ganz sicherlich richtig üble Leute, die einfach genetisch argumentieren. Dann gibt es die eher linken Feministinnen. Dann gibt es völlig einfach Leute, die betroffen sind, ja, wie Bekannte von mir, die auch in einem kleineren Ort mit einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen, die sagen, hier, das macht einfach keinen Spaß mehr. In einem kleinen Städtchen, ne? Nicht in einem großen Ort. Also das ist ich finde es verrückt, wie viele Leute da auf einem Haufen sind, die sich eigentlich sofort die Köpfe einschlagen würden. Ne? Gerade Radikalfeministinnen. Ne? Mal gucken, wie das alles ausgeht. Jo. Sie stellt halt den Zusammenhang zwischen Hizb ut-Tahrir, dieser verbotenen Organisation da und Realität Islam und Muslim Interaktiv, dass das im Endeffekt alles Sockenpuppen der Muslimbruderschaft sind, Ihr Ziel ist außerdem, und das ist ein Zitat, die Auflösung der postkolonialen Ordnung in der muslimischen Welt und damit auch der Nationalstaaten. An ihre Stelle soll ein Kalifat treten, also eine islamistische Gesellschaft, die sich allein an der Scharia orientiert und von einem Führer geleitet wird, der angeblich den Willen Gottes vertritt. 2003 hat man dieses Budalter hier verboten, aber die Nachfolger setzen das Programm der Mutterorganisation ungehindert fort. Sie haben es ja ein modernes Image gegeben, das vor allem bei jungen Muslimen Anklang findet. Bewusst greift man Teile eines linken Sprachduktus auf, spricht von Narrativen und Diskursen und bemüht Fragmente woker Identitätspolitik, in der Muslime als Opfer einer tendenziell rassistischen bzw. islamfeindlichen Mehrheitsgesellschaft gelten. Hallo Safsan Chebli, Grüße gehen raus an Sie. Wir sehen uns später. Sie seien nämlich, so die zentrale Botschaft, ausschließlich der islamischen Normenlehre verpflichtet, wie sie aus den Koran und den Hadithen, das heißt den Quellen über das Leben und die Aussagen Mohammeds, entnommen werden sollten. Integration lehnen sie ebenso ab wie die hierzulande geltenden Werte, wie die Gleichberechtigung der Geschlechter. Die Erwartung, dass auch Muslime die normative Ordnung der Bundesrepublik anerkennen sollten, skandalisieren sie als Wertediktatur. Na, warum sind diese Leute hier? Ganz einfache Frage, warum beantwortet die niemand? Warum sind diese Leute hier? Ich habe die Tage auch wieder hier an der Bushaltestelle hier bei mir. Das Mädchen war, lasset 8 gewesen sein oder so. Und bei diesem brüllenden Wetter jetzt die letzten Tage, von Kopf bis Fuß in so einem schwarzen Ding, wo nur das Gesichtchen rausgeguckt hat. Und Mutti sah natürlich genauso aus, aber Mutti macht das aus freien Stücken. Aber ein 8- oder 9-jähriges Kind, aus Gründen irgendwie, weil man sagt, die Männer sollen sich nicht daran irgendwie erregen. Und dann glaubt man... Die Einzige wollte die Geschlechtsreife stünden, ne? Aber mit 8 oder so, ey. Ja gut, das ist ein bisschen früher. Also das war Grundschulalter von dem... Also man kann es ja nicht 100% sagen, weil halt das in einem Sack steckt, das Kind. Aber das war zu klein und zu zierlich, meiner Meinung nach, um halt schon wirklich... Ja, das macht einen echt auch nur extrem richtig laut, pubertär zu sein, ja. Also, und das will ich einfach nicht sehen. Das ist für mich im Endeffekt schon fast Kindesmissbrauch, gerade bei der Hitze. Ja, eine Quälerei auf jeden Fall, ja. Und dann, also sie sagt halt ein paar Sachen, die Realität Islam gemacht haben, wie diese Kopftuch, Nein zum Kopftuchverbot, Unterschriftensammlung und dem Hashtag Kopftuch unsere Pflicht. Ein Plakat mit einem kleinen Kopftuch tragenden Mädchen demonstrierte, bla bla bla, nicht ohne mein Kopftuch, bla bla bla. 170.000 Personen in Deutschland haben das unterzeichnet. Darüber würde ich mir mal Gedanken machen. Kopftuch, Kinderkopftuch-Petition, 170.000 Personen. Das ist eine Menge Holz von Leuten, die einfach nicht verstehen, wie unser Land tickt und die das auch nicht verstehen wollen. Nein, die wollen hier ihr eigenes Ding machen, möchten aber alle Vorteile mitnehmen. Und das kann einfach nicht mehr funktionieren 2024. Es ist das jetzige Jahr. Im Jahr 2019 wurde unter dem Hashtag Meet Realität Islam explizit für Offline-Veranstaltungen geworben, die Hunderte von Interessenten vor allem aus dem Umfeld muslimischer Schüler und Studenten anzogen. Der Verfassungsschutz sah sich genötigt, explizit vor der Gruppe zu warnen. Passiert ist nichts offensichtlich. Das ist 5 Jahre her. Ja, seit 2020 schon reklamiert Muslim Interaktiv mit spektakulären Auftritten in den öffentlichen Raum in Hamburg. Das haben wir auch schon mehrfach dokumentiert in den vergangenen Jahren. Ihr Auftreten setzt auf Einschüchterung, gewöhnlich marschieren schwarz gekleidete Personen in paramilitärischer Formation durch die Straßen. Da habe ich dann wieder die ganzen Leute, die im Kopf, die schon die Stiefel auf dem Kopfsteinpflaster hören, aber das hören die nicht. Die sind zu leise. Schon vor mehr als 10 Jahren setzten dschihadistische Gruppen wie Al-Qaida oder der Islamische Staat soziale Netzwerke für die Mobilisierung ihrer Anhängerschaft ein. Heroische Inszenierungen muslimischer Kämpfer, die sich unter religiösen Parolen einem vermeintlich gottlosen Westen entgegenstellen, gehörten ebenso zum Standardrepertoire wie Darstellungen muslimischer Massen, die unter Anleitung ihrer wortgewaltigen Führer die Einheit der Umma der islamischen Weltgemeinschaft beschwören. Slogan: Allah hat uns auserwählt. Symptomatisch ist die unverhohlene Frauenverachtung. Der salafistische Konvertit Pierre Vogel postete vor einigen Jahren eine Rede, in der er zum Besten gab, dass muslimische Männer im Paradies von Herrschern wunderschöner, beischlafbereiter Jungfrauen erwartet würden, während muslimische Frauen sich mit ihrem Gatten abzufinden hätten. Das ist auch geil. Also wäre man nicht irgendwie bedroht, könnte man diese Religion herrlich absurd finden. Immer fallen islamistische Influencer dadurch auf, dass sie Kritik gegen Kritiker des Islamismus mobil machen und diese unter Verwendung von persönlichen Angaben als Feinde des Islam brandmarken. Spätestens seit dem Mord an dem französischen Lehrer Samuel Paty wissen wir, dass solche Kampagnen alles andere als harmlos sind. Gegen Paty wurde von Islamisten in den sozialen Medien gehetzt, nachdem er im Unterricht den islamistischen Anschlag auf Charlie Hebdo besprechen wollte. Der Terrorakt hatte die Meinungsfreiheit in Frankreich nachhaltig beschädigt, denn Themen, die mit dem Islam zusammenhängen, werden seitdem häufig vermieden. Islamistische Hetze im Internet kann also tödlich sein. Deshalb ist es umso unverständlicher, dass man sie in Deutschland gewähren lässt. Wer es mit der wehrhaften Demokratie ernst meint, sollte die bisherige Islampolitik grundsätzlich überdenken und neu ausrichten. Und da hat Frau Schröter vollumfänglich recht. Und nicht etwa die gute Frau Faeser. Ich glaube, das haben wir noch, ne, was die Frau Faeser gesagt hat zu dem Angriff auf den Jungen. Ja, das haben wir noch. Aber erstmal haben wir das hier. Hier hat jemand beim Fusion Festival, hatten wir, glaube ich, vor 2-3 Wochen schon mal drüber geredet. Das findet jetzt gerade statt wohl. Und beim Aufbau ist hier so ein Graffiti aufgetaucht. Gegen alle Kriege, wir stehen mit den Leuten im Widerstand. Free Palestine. Und darunter gab es einen Streit in den Kommentaren, ob das denn irgendwie von sonst wem da angebracht wurde. Aber dieser Poster hier meinte, dass man da wohl keinen Zugang hätte, wenn man nicht irgendwie mit diesem Festival da irgendwie in Kontakt wäre oder so. Keine Ahnung, kann ich nicht prüfen. Aber das, was wir vor 2-3 Wochen hatten, war ja auch irgendwie so, dass sie jetzt alle Angst haben, dass es da ganz schön politisch wird, weil ja wohl das Fusion Festival sowieso so ein bisschen SJW Central ist. Aber ich habe lustigerweise, also was heißt lustigerweise, interessanterweise habe ich inzwischen wie Film oder nicht Video, sondern Fotos gesehen von einer Aktion, wo man sich da mit Israel und vor allem halt mit den Opfern von dem Noah Music Festival solidarisiert hat. Okay. Mit so einer großen, waren ein Haufen Leute aufeinander und haben irgendwie, weil ich, wie gesagt, es war nur ein Foto, was ich gesehen habe. Ja, gut. Also da gibt es offensichtlich zumindest Pluralität. Das ist schon mal mehr als und bei. Und jemand anders hat auch gepostet, dass hier direkt neben diesem Poster wohl was ist, wo halt auch gesagt wird, hier lass die Geiseln frei. Also okay. Auch ein bisschen unehrlich von dem wohl, der das Foto gemacht hat. Also da war auch ein Foto dabei, wo du sehen konntest, dass da noch mehr Sprüche an den Wänden waren. Du siehst halt immer nur einen Ausschnitt, wenn du von jemandem ein Medium übernimmst. So. Naja, also so eine fragwürdige Idee, da sich so politisch zu positionieren anstelle. Ja, aber das ganze Fusion, das haben wir schon so oft gehabt, das ganze Fusion ist pure Politik. Das ist kein Spaß. Okay. Die jungen Leute gehen da nicht, um Spaß zu haben. Die gehen dahin irgendwie, um darauf zu achten, dass alle Regeln eingehalten werden. Was irgendwie eine kranke Idee von einem Wochenende auf dem Festival ist. Aber es gibt ja auch kranke Ideen von Klassenfahrten. Ja, keine Ahnung. Die Republika wird als Festival betrachtet, also macht mal. Also Musik gibt es da schon, ich habe jetzt auch Bilder gesehen von nur vielen, vielen Leuten, die irgendwie durch die Gegend laufen. Aber ja, wo es aber scheinbar, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber es gab jetzt auch Videos hier von der BBC, die das irgendwie immer mitfilmt, vom Glastonbury Festival in Großbritannien, was jetzt auch diese Woche stattgefunden hat. Und da ist es eigentlich immer so, dass ja jeder so seine Flagge da irgendwie mitbringt. Da hast du dann halt eben alle möglichen Fahnen, die da im Wind wehen, immer an so langen Stäben und damit die auch wahrscheinlich keinem im Weg sind und so. Und dieses Jahr war es halt an allen Ecken und Enden diese Palästina-Fahnen, wo ich mir dann auch so gedacht habe, okay, also es wurde ja gerade schon angesprochen, das Musikfestival, wo da was mit so Leuten, die zum Musikfestival gehen, wenn es nach der Hamas geht, passiert. Das fand da irgendwie nicht so richtig statt. Und auch von den Künstlern her, also soweit ich das gehört habe, die britische Band Idols hat irgendwie ein Kunstprojekt mit Banksy irgendwie zusammen gemacht. Und die waren letztens schon irgendwie auf dem Southside Festival oder so in Deutschland. Boah, Banksy schon, ist inzwischen auch so ekliger Mainstream geworden. Ey. Da habe ich schon Ausschnitt ich von gesehen. Ich damals hier Exit Through the Gift Shop gesehen habe und dachte, könnte interessant sein. Aber inzwischen hat sich das so abgenudelt, was er macht, finde ich. Ja, es war irgendwie so ein aufblasbares Ding mit irgendwelchen Flüchtlingen oder so. Und jedenfalls diese Band Idols hatte schon irgendwie auf dem Southside Festival irgendwie Free Free Palestine irgendwie skandiert. Weiß nicht, ob die damit nur schocken wollten oder ob die das denen so wichtig ist, aber bei denen spielt auch ein Mann im Kleid irgendwie Gitarre und man weiß es nicht so genau. Und dann hatte ich noch irgendwie gesehen, so eine Band, die heißt Yard Act, die gibt es noch gar nicht so lange. Und da hatte ich einen Ausschnitt gesehen von deren Auftritt und die haben da irgendwie so einen von, ja, die ganze Welt, wir brauchen Frieden überall. Und dann hat der Sänger irgendwie gemeint, die Unterdrückten müssen sich befreien. Und dann hat er irgendwie 3-4 Länder irgendwie aufgezählt. Ukraine war dabei und Palästina war halt eben auch dabei bei den Unterdrückten, die sich befreien müssen. Ist so geil, ne? Also sie haben, also jetzt schrieb hier der Scheiß der Hund drauf, glaube ich, ja. Die meisten fahren dahin, um Spaß zu haben. Das mag sein, aber ich würde doch nicht, mich würde es ankotzen, die ganze Zeit mit Problemen bombardiert zu werden. Ich meine, Woodstock war auch ein politisches Festival, aber da haben Leute auch Knaller rausgehauen. Ich bezweifle, dass auf dem Fusion solche Knaller rausgehauen werden wie in Woodstock. Ja, das bezweifle ich auch. Also bei Fusion sind da, glaube ich, sowieso irgendwelche DJs oder so. Das ist wie mit Filmen. Weißt du, ich bin durchaus einverstanden, dass du mir eine politische Message servierst. Aber sie muss halt gut gemacht sein. Genauso, ja, gib mir ein politisches Festival, aber lass Jimi Hendrix spielen und was weiß ich, Lynyrd Skynyrd. Ja. Dann kann ich mir das auch anhören. Aber wenn da dann irgendwie diese Leptosomenhorste, die heute irgendwie Musik machen, ankommen, wo sie 8 Leute brauchen, die einen Song schreiben. Ich war eine stolze Deutsche, das sagt nicht Erika Steinbach, sondern Sasan Chebli, ich habe es versprochen, wir kommen zurück zu ihr. Man hat sie interviewt, denn sie ist ja nun eine Persönlichkeit, ja, die also auch Wichtiges zu allen möglichen Themen zu sagen hat. Und natürlich fangen wir mit dem Wichtigsten an, denn sie verkörpert ja praktisch fast schon, sie ist die heilige Maria der Palästinenser, so ein bisschen in Deutschland. Sie postet immer wieder unermüdlich, wie auch eine andere Dame, von der wir heute noch hören dürfen, Mitu Sanyal, unaufhörlich Hamas-Apologetik. Benutzt Zahlen von der Hamas, um zu argumentieren, auch hier in dem Interview. Frage ich mich halt, warum brauchen wir sowas? Und zwar auch noch, also ich weiß nicht, was sie inzwischen, ist sie noch in irgendeiner Form tätig oder ist sie nur noch Frau Chebli, SPD-Mitglied? Ich Frau Chebli? Ja, weiß ich auch nicht. Und wird deswegen interviewt, weil sie halt die Frau Chebli ist. Ich weiß es nicht. Also früher mussten Leute halt was leisten. Also, sie hat ein Buch geschrieben, was keiner gekauft hat. Vielleicht liegt es daran. Aber in den Hauptnachrichten beworben wurde. Ja, genau, stimmt. Es wurde in der Tagesschau beworben, weil die Verkäufe so schwach waren. Frau Chebli, wie geht es Ihnen angesichts des Kriegs in Gaza? Ist geil, ne? Du fragst die Rolex-Tante, die in Berlin sitzt, in irgendeinem schicken Altbau. Fragst du, wie geht es Ihnen mit Gaza? Wenn es so wichtig wäre, wäre vielleicht helfen gegangen oder so. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als zu jammern auf die Frage, ne? Es fühlt sich wie ein Albtraum an. Da geht es mir wie Zehntausenden Palästinensern, Arabern und Muslimen. Wir wachen mit Bildern von toten und verstümmelten Kindern auf und gehen mit Bildern von toten und verstümmelten Kindern ins Bett. Dann legt die doch nicht ins Bett, die Bilder. Und von der deutschen Öffentlichkeit erfahren wir kaum Empathie und Solidarität, sondern Ausgrenzung. Misstrauen und immer öfter puren Hass. Es tut auch weh zu sehen, dass so viele Menschen, die sonst so laut sind, wenn es geht, Menschenrechte zu verteidigen und Grundrechte zu Gaza schweigen. Nun, wie soll ich dir das erklären, Sausan? Da gab es am 7. Oktober so eine Zäsur. Und als das passiert ist, haben ganz viele Palästinenser entweder mitgemacht oder es gefeiert. Und bis zum heutigen Tag decken viele Palästinenser, ob freiwillig oder unfreiwillig, die Raketenabschussrampen der Hamas mit ihren Körpern. Und es werden weiter Raketen abgefeuert, egal wie viele Feuerpausen vereinbart werden. Und es ist nie Israel, die die Feuerpause brechen. Diese ganze Sache hat dazu geführt, dass du bis auf die paar Chaoten an den Unis halt relativ isoliert stehst in Deutschland. Ja, und ein Teil von den Leuten ist es auch einfach egal. Das akzeptiere ich auch, aber halte ich nicht für zielführend, wenn man irgendwie die westliche Idee in irgendeiner Form verfolgt. Wie verfolgen Sie die Entwicklung in Gaza über soziale Medien? Vor allem über US-amerikanische und britische Medien. Ich schaue auch, was die arabische Presse berichtet. Die deutschen Medien verfolge ich hauptsächlich, um die Debatte hier mitzubekommen. Ich denke mir oft, in welcher Parallelwelt leben wir in Deutschland eigentlich? Viele Nachrichten kommen hier schlicht nicht vor. Vieles ist einseitig und verzerrt. Und natürlich verfolge ich auch soziale Medien. Viele Palästinenser aus Gaza, aber auch internationale Akteure mit großer Reichweite nutzen soziale Medien, um über die Lage in Gaza und in der Westbank zu berichten. Ist auch interessant. Jetzt ist das auf einmal wieder Journalismus, wenn jemand von irgendwo irgendwie irgendwas berichtet. Ne? Das sind schon wieder Medien und Quellen, die man nutzen kann. Wir haben ja auch erst ein oder zweimal in diesem ganzen Konflikt erlebt, dass die Hamas versucht hat, ihre Fehler irgendwie Israel anzulasten. Haben Sie durch den Krieg Freunde verloren? Es gibt Menschen, bei denen ich dachte, dass wir uns in der Achtung von universellen Menschenrechten einig sind und darüber, dass kein Leben mehr wert ist als das andere. Ich fürchte, ich habe mich getäuscht. Für jüdische Freunde, die nicht in der Lage waren, Empathie für das Leid der Menschen in Gaza zu empfinden, hatte ich von zu Beginn Verständnis. Trotz meinen eigenen Schmerzes konnte ich auch immer ihren Schmerz sehen. Bei einigen Leuten offenbart sich aber ein antipalästinensischer Rassismus, der mich wirklich erschüttert. Antipalästinensisch, wie spezifisch haben wir es noch, Frau Tschemli? Ein Antipalästinensisch, kann es vielleicht sein, dass viele Leute einfach nichts mit Leuten anfangen können, die Hurra schreien, wenn ihre Kollegen nach Hause kommen mit Blut an den Händen und halbtoten Frauen auf ihren Pickups? Kann das einfach sein, dass Barbarei einfach einen schlechten Leumund hat und dass deswegen die Leute in Deutschland mit Leuten, die die Hamas verharmlosen, nichts zu tun haben wollen und ständig nur von Palästina reden, ohne darüber zu reden, wer die Raketen schießt, schon seit Jahrzehnten. Nicht darüber reden, dass Israel die Gaza geräumt hat für die Selbstverwaltung und gesagt hat, hier macht, kriegt noch ein paar Gebäude und Farmen oben drauf. Liegen die unterschiedlichen Sichtweisen auf diesen Krieg auch daran, dass man in unterschiedlichen medialen Welten lebt? Man muss schon sehr bewusst die Augen vor der Realität verschließen, um nicht zu sehen, dass das, was in Gaza und der Westbank passiert, Verbrechen sind. Wer das sehen will, sieht das. Wer nichts sehen will, sieht nichts. So einfach ist das. Frau Tschäbli kennt die Wahrheit. Warum nimmst du sie nicht einfach an? Frau Tschäbli hält nichts von vielschichtigen Konflikten mit Schuld auf beiden Seiten oder so. Nein. Aber die Hamas hat schlimme Verbrechen verübt, sagt die Taz. Die habe ich sofort klar verurteilt und deutlich gemacht, dass sie durch nichts zu rechtfertigen sind. Wer aber heute nach über 35.000 Toten, Citation Needed, die meisten davon Kinder und Frauen, Citation Needed, und all dem, was wir über die Kriegsführung und die Politiker in der israelischen Regierung wissen, noch immer blind Israel verteidigt und lediglich aber die Hamas sagt, mit dem teile ich keine gemeinsamen Werte. Aha. Das ist schon ein bisschen krass. Ja? Also, ja. Was wir nach 9 Jahren Krieg, 6 Jahren Krieg jetzt alles über die Politiker in der Regierung der Alliierten wissen. Und ihr sagt immer nur, aber die Nazis. Das ist schon ein bisschen krank. Ihr habt damit angefangen, ihr habt die Palästinenser haben das Schwert ausgegraben, das Kriegsbeil. Und ich meine, hast du gar nichts aus der Geschichte gelernt, Sasan? Ich meine, es war klar, und das ist ja auch von der Hamas zugegeben worden, teilweise, dass man genau diese Massaker wollte, um dann mit dem Finger auf Israel zu zeigen und dass man deswegen so eine absolut abartige Nummer wie am 7. Oktober gefahren hat. Barbaren. Entschuldigung. Aber es ist nun mal die Wahrheit. Dann erzählt sie, dass ihre Eltern sind natürlich vertrieben worden. Sie haben alles verloren und dann haben sie im Libanon gelebt und dann sind sie aus dem Libanon nach Deutschland gegangen und ihr Vater ist zweimal abgeschoben worden, aber war so hartnäckig, dass er immer wieder zurückgekommen ist, was ich auch schon großartig finde. Deutschland ist schon seit Jahrzehnten einfach nicht in der Lage, Nein zu sagen. Und das ist ein großer Fehler gewesen. Sie sind als Kind von Flüchtlingen in Berlin aufgewachsen. Wie hat sie das geprägt? Das hat mein ganzes Leben bestimmt. Mein Gang in die Politik, mein Interesse für internationale Beziehungen, mein Engagement für Menschen, deren Stimme weniger hörbar ist, mein Lautsein, wenn ich Unrecht sehe. Ich bin als 12. von 13 Kindern aufgewachsen. Unsere Familie war 15 Jahre staatenlos. Wir wurden nicht als Flüchtlinge anerkannt. Mein Vater wurde zweimal abgeschoben. Ohne all das wäre ich nicht die Savsan Çebli, die ich heute bin. Oh. Erstmal einen Riesenabsatz darüber schreiben, was man für ein geiler Mensch ist. Und dann unten drunter noch einen Kalenderspruch drauf. Das muss ich mir merken fürs nächste Interview, das ich führe. Sie mussten sich durchbeißen. Es hat sich wie ein Dauerkampf angefühlt. Ums Überleben, ums Dableiben, um Zugehörigkeit, um Anerkennung. Ohne ein gutes Elternhaus und vernünftige Freunde hätte ich es nicht geschafft. Ich hatte auch das Glück, gute Lehrer zu haben, die an mich glaubten. Denn als ich in die erste Klasse gekommen bin, habe ich kaum Deutsch gesprochen. Aber ich weiß, wie wenig selbstverständlich Biografien wie die meine in Deutschland sind. Zu viele Kinder haben überhaupt keine Chance, in diesem Land aufzusteigen, wenn ihre Eltern arm sind und über zu wenig akademische Bildung verfügen. Moment mal, du hast das geschafft, aber deswegen gibt es so viele, die das nicht können. Habe ich das richtig interpretiert? Dann fragen sie, ob es der Ehrgeiz war oder die Schule oder was auch immer. Und natürlich muss die Schule, sie hat das durch die Schule trotz des Schulsystems geschafft und dann wollte sie Sozialdemokratin werden, weil sie dieses Aufstiegsversprechen auch teilen wollte. Wie geht es Ihnen jetzt mit der Partei? Keine Wahl ist mir so schwer gefallen wie die letzte Europawahl. Vor allem wegen der Haltung der SPD zu Gaza. Ich kenne so viele Menschen, die sonst immer SPD gewählt haben, ihr dieses Mal aber die Stimme verweigert haben. Ich meine, das finde ich schon eine gute Idee, wegen einem Konflikt im Ausland, in Deutschland anders wählen. Das zeigt mir schon wieder, warum Einbürgerung einfach in vielen Fällen keine gute Idee war. Die SPD täte aus moralischen und realpolitischen Gründen gut daran, dies nicht einfach zu ignorieren. Und natürlich gibt es Hass, Hass, Hass im Internet. Ne? Mit Sexismus und antimuslimischem Rassismus war ich vorher schon jeden Tag konfrontiert. Seit dem 7. Oktober hat der Hass auf Palästinenser aber eine völlig neue Dimension angenommen. In Hassmails wird explizit meine palästinensische Identität adressiert. Mir wird Gewalt angedroht, dass man mit mir das Gleiche machen wolle, was das israelische Militär mit den Menschen in Gaza macht und vieles mehr. Das gab es in dieser Brutalität vorher nicht. Nee, vorher hast du aber auch nicht gesagt, lass die doch mal bitte in Ruhe, die haben doch nichts getan. Ich glaube, das geht den Leuten schon ziemlich auf den Sack. Ich meine, klar, du hast das Hamas-Ding verurteilt, aber du hast nicht verstanden. Ja, dir fehlt halt irgendwie offensichtlich das Vorausdenken dafür, was sich daraus entwickeln wird. Sonst hättest du voraussehen können, dass das eine dumme Idee ist und was die Folgen sein werden. Ich habe gelernt, den Hass nicht allzu sehr an mich heranzulassen. Diese Leute haben ein ganz bestimmtes Ziel. Sie wollen mich zum Schweigen bringen. Heißt das, dass Hass und Drohungen jetzt immer an mir abprallen? Nein, es gibt Tage, da trifft es mich mehr als an den anderen. Am meisten treffen mich Hass und Hetze gegen mich als Palästinenser. Zum Schweigen will dich keiner bringen. Sie kritisieren einfach nur das, was du sagst. Das mag einem so vorkommen. Eigentlich dein Interview erzählt von Schweigen. Zum Schweigen bringen, ja. Das ist also ein bisschen wie der Konter auf Cancel Culture oder so. Zum Schweigen bringen, ja. Wahrscheinlich sagen ihre Parteigenossen mittlerweile schon Sausan, dass sie immer nicht so dumm sind. Es verstärkt das Gefühl, dass palästinensisches Leben in diesem Land weniger wert zu sein scheint. Dieser Rassismus wird ja auch viel mehr hingenommen und ist akzeptierter. Ich hätte den Begriff jetzt einfach schon festgelegt, ne? Wenn du in Neukölln irgendwie ein Auto anzündest und brüllst irgendwie halt irgendwelche Parolen, dann ist das einfach der Rassismus, der die Leute dazu bringt, zu sagen, geh runter, du Spacken, hör auf mit der Scheiße. Sie teilen selbst in den sozialen Medien aus. Die Tenur haben sie mal dumm und uninformiert genannt. Ich habe gesagt, dass das, was er sagt, dumm und uninformiert ist. Das ist ein Unterschied. Und ob man unabhängig davon, ob ich zugespitzt formuliere oder, wie Sie sagen, austeile, für Hass und Hetze gibt es keine Rechtfertigung, ihr Nazis. Ah nee, das habe ich jetzt erfunden. Haben Sie Ihr Verhalten im Netz verändert? Ich twittere weniger. Für Hass und Hetze gibt es keine Rechtfertigung, außer natürlich, man will Stimmen kriegen oder wie von Ihrer Familie oder was. Weiß ich nicht. Ich twittere weniger, sondern nutze die sozialen Medien heute eher zur Informationsvermittlung und als Informationsquelle. Ich diskutiere nicht mehr so, wie ich das am Anfang gemacht habe. Ja, es gibt auch nicht immer einen Grund, dass in dieses Framing von Pro und Contra, das muss man nicht diskutieren, kann man abschaffen. Abschaffen. Viele greifen sie aufgrund ihrer Religion an. Ich werde als Frau, als Migrantin, als Flüchtlingskind, als Palästinenserin und als Muslimin angegeben. Wie viele Punkte gibt es? 4 oder 5 waren es, glaube ich. Schon ziemlich weit. Jede zweite Person in Deutschland stimmt antimuslimischen Aussagen zu. Ja, warum wohl? Weil in eurem Buch ziemlich fragwürdige Dinge drinstehen. Und weil es immer wieder Leute wie die eben besprochenen Vereinigungen gibt, die uns erzählen, dass man uns hier zu praktisch Menschen zweiter Klasse im eigenen Land machen wird, wenn sie erstmal den großen Kalifen stellen. Warum macht euch das unsympathisch? Denkt mal drüber nach, Sasa. In diesem Klima überrascht es nicht, dass ich als sichtbare Muslimin angefeindet und bedroht werde. Da bleibt der Aufschrei meist aus, wenn Muslime angegriffen werden. Genau wie der Aufschrei immer ausbleibt, wenn Muslime andere Leute angreifen von den Muslimen. Wo war die Demo nach Mannheim? Wo ist sie? Fuck. Medien berichten kaum darüber. Die Politik bleibt oft sprach- und tatenlos. Bla, bla, bla, bla. Allein die Länge des Interviews finde ich schon fantastisch. Es hört gar nicht mehr auf. Ja, wie man sie quatschen lässt, ne? Also... Was hat die deutsche Politik falsch gemacht? Es fehlt an aufrichtigem Interesse, an Gesprächen auf Augenhöhe und auch an Achtung von religiöser Vielfalt. Jenseits von Sonntagsreden, da ist das kollektive Wegsehen bei antimuslimischem Rassismus und die entmenschlichende Art, wie man in der Politik über Migration spricht. In der muslimischen und arabischen Community ist viel Vertrauen verloren gegangen. Ich spiele dir was auf der kleinsten Violine der Welt. Also. Das mit der Augenhöhe stimmt ja, ne? Die Deutschen gucken immer so von unten. Ne? In der muslimischen, das hatten wir schon. Ich habe mit jungen Leuten geredet, die politisch engagiert waren, die jetzt sagen, ich will mit dieser Politik nichts mehr zu tun haben. Da wächst eine Generation heran, die sich abwendet, sich nicht gesehen fühlt und verletzt ist. Der Umgang der Politik mit Gaza, die Doppelmoral der deutschen Nahostpolitik und die fehlende Empathie mit dem Leid der Palästinenser haben das Gefühl des Nicht-Dazugehörens nochmal um ein Vielfaches verstärkt. Leute mit allzu viel Mitleid für die Leute, die Süßigkeiten verteilen, wenn Juden sterben, darfst du echt nicht erwarten, sondern da bist du in der falschen Weltgegend für. Schon mal drüber nachgedacht, ins sonnige Rafah umzusiedeln oder so. Auf der Straße sieht man sogleich so viele Palästinensertücher wie nie. Da, wo Menschen das Gefühl haben, etwas unterdrücken zu müssen, entsteht das Gegenteil. Da entsteht Widerstand gegen empfundenes Unrecht. Es hat eine starke Renationalisierung stattgefunden. Ein Vater hat mir gesagt, dass seine Kinder, deren Mutter deutsch ist, vorher nichts mit Palästina am Hut hatten. Jetzt tragen die Kinder das palästinensische Tuch, hören palästinensische Musik, befassen sich mit palästinensischer Dichtung. und wollen mehr über ihre palästinensischen Wurzeln und das Land ihrer Eltern und Großeltern. Ja, mehr Nationalismus, das ist spitze. Ein Vater hat mir gesagt, dass seine Kinder, deren Mutter Deutsche sind, nichts vorher mit Deutschland am Hut hatten. Jetzt tragen die Kinder das deutsche Tuch, hören deutsche Musik, befassen sich mit deutscher Dichtung und wollen mehr über ihre deutschen Wurzeln und das Land ihrer Eltern und Großeltern wissen. Da bin ich dann gleich wieder Bern, ne? Aber ihr könnt da euer kleines, auf Gewalt gebautes Nationalistenspielchen ruhig spielen. Wisst ihr was, geht doch alle dahin. Wenn ihr das so geil findet, warum seid ihr nicht da? Warum seid ihr hier und heult uns die Ohren voll? Warum? In einem Land, das Schweinefleisch so mag. Warum? Ist das bei Ihnen auch so? Nein, weil ich diese Verbindung schon immer hatte. Was leider aber auch stimmt, ist, dass ich mich noch nie so einsam, so verdächtigt und unerwünscht gefühlt habe. Es ist mir noch nie so schwer gefallen, mich als Deutsch zu fühlen. An der Stelle musst du die Tatsache leider abbrechen. Nichts Unerwartetes, sagen wir mal hier großartig. Zwar schlecht. Und jetzt haben wir das Gegenprogramm auch aus der Taz. Lustig eigentlich. Das Gegenprogramm? Okay. Simone Dede, Ayiwi, unsere alte theaterschaffende Freundin aus Berlin, ist wieder da. Viele Freunde meiner langjährigen oder langjährigen KollegInnen haben Kinder und ich liebe es, sie aufwachsen zu sehen und bei den wichtigen Ereignissen dabei zu sein, Geburtstage, Einschulung, Schultheateraufführung. Ich feuere sie auf dem Weg durchs Leben an. Wenn Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten, fühle ich so eine sentimentale Wärme, ob ich will oder nicht. Wenn eines dieser Kinder auf der Bühne steht, eine kleine Filmrolle hat oder sich für Theaterwissenschaften einschreibt, spüre ich so eine Art Sekundärstolz. Und selbstverständlich biete ich meine Unterstützung an. Wir sind ja fast Familie und ich kenne mich aus. Aber bis zu welchem Punkt ist das angemessen? Wie lange feiert man die Erfolge solcher Kinder und ab wann ist der richtige Zeitpunkt, einfach mal mit den Augen zu rollen und ihnen zu sagen, was sie sind? Nepo-Babys, privilegierte Nepo-Babys, die einen riesigen Vorsprung im Leben haben, weil ihre Eltern ihnen alle möglichen Türen aufgestoßen haben. Was meint Nepo denn jetzt? Nepotismus, Nepo-Babys. Kinder, die von ihren Eltern und ihrem Netzwerk profitieren. Also jeder, der irgendwie dann, wenn sie jemand, ich finde auch schon wieder diesen Narzissmus so geil, ne? Wenn sie jemandem hilft und der hat dann Erfolg, dann ist das ja Nepotismus. Weil sie ist ja so, also sicherlich, also eine Koryphäe. Ich bin auf der Seite dieser Kinder, ich bin auf der Seite ihrer Eltern. Deren Kämpfe brachten ihnen Titel ein, die niemand haben will, aber die doch von Bedeutung sind. Sie waren das einzige Arbeiterkind, die erste Schwarze, die erste Muslima, der einzige Geflüchtete, die erste Person of Color, die dieses Elite-Stipendium erhalten, jenen Literatur- oder Theaterpreis gewonnen oder diesen Chefposten in einer Kulturinstitution erreicht haben. Das ist so geil, wie sie nur in ihrem Wolkenkuckucksheim der Kulturbetriebe lebt. Ne? Also wo alle irgendwie Schauspieler werden oder eine kleine Filmrolle ergattern oder einen Theaterpreis bekommen. Ich sollte vielleicht mal in der Produktion nachfragen. Oder Journalist auf Taz spielen oder wie. Sie sind als Marginalisierte und AußenseiterInnen gestartet, hatten weniger finanzielle Unterstützung, haben für ihre Eltern übersetzt oder konnten nicht in die Theater-AG, weil sie auf ihre Geschwister aufgepasst haben, was grundsätzlich nur Migranten passiert. Es ist noch nie einem Deutschen was dazwischen zu gekommen, eine schulische Aktivität mitzumachen, weil die Eltern irgendwas anderes fordern. Nie. Das passiert nur Migranten. Ihr kennt all diese Geschichten, denn sie haben Bücher darüber geschrieben und Filme gemacht. Ja, nichts ist schöner, als wenn jemand seine Lebensgeschichte aufschreibt. Doch ist das nicht einer von den drei Tipps, die man auf keinen Fall machen soll als angehender Autor? Naja. Aber wir wissen ja, sie spielt auf so Leute wahrscheinlich wie hier. Unseren Buchpreis-Gewinnerin an. Im Kampf gegen Diskriminierung für Inklusion und Chancengleichheit betonen wir oft, dass wir für nachfolgende Generationen arbeiten. Glasdecken, Barrieren und Hürden sollen eingerissen werden, damit unsere Kinder es mal besser haben. Unsere Kinder hieß damals, als wir in unseren 20ern waren, noch zukünftige junge Leute of color oder jüngere Menschen mit Diskriminierungserfahren. Jetzt sind da tatsächlich eigene Kinder. Weißt du, wenn ich meine Kinder schon nur durch diese Linse sehen kann, dann würde ich mal zum Optiker gehen und fragen, ob man die rausnehmen kann. Weil auf Dauer ist es nicht gesund, alles durch eine Linse zu betrachten. Glaub mir. Wenn eins davon direkt auf einer staatlichen Schauspielschule angenommen wird, nachdem der Mutter das verwehrt blieb und sie sich ewig durch Klischee-Rollen in Vorabendserien gequält hat, um endlich Anspruchsvolles für gute Gagen spielen zu können, nehmen wir das gern als politischen Erfolg. Das ist ihr Kosmos, ne? Also da ist jemand, der nicht die Rolle spielen darf, die er wollte, sondern einen Job hat, wo er seinen Beruf ausübt und Geld verdient, der wird gequält. Der wird ganz schlimm gequält, weil er will lieber Anspruchsvolles für gute Gagen spielen. Wie immer. Ja, du kannst das natürlich machen, ja? Nur die ganze Zeit nur Ein-Personen-Stücke, die keinen Faden haben und mit Free Jazz im Hintergrund. Du wirst nur irgendwann ein leeres Theater haben und dann kann der Typ nach Hause gehen, der vorher vielleicht eine Rolle in der Soap-Opera spielen musste. Denn es gibt gesellschaftliche Fortschritte, die dazu führen, dass für Kinder wie uns heute alles ein klein bisschen zugänglicher wäre. Die Sache ist, deine Tochter ist keine von uns. Sie ist die Tochter einer Regisseurin und eines Autors. Dass ihr Berufseinstieg so unkompliziert verläuft, hat wenig mit politischen Veränderungen zu tun, sondern mehr damit, wer ihre Eltern sind. Oh, bist du auch schon auf den Zug gekommen, dass wir Dynastien haben, gerade im Kulturbereich? Herzlich willkommen. Ich glaube, das erste Mal habe ich vor ungefähr 8 Jahren was dazu gesagt. Ja, du kannst stolz sein, dass dein Kind diesen Job am renommierten Theater hat und das ist super, wenn da mehr POC arbeiten. Aber du bist nicht nur Türke, sondern auch Dramaturg und dein Kind ist kein Gastarbeiterkind. Dass es jetzt dort arbeitet, heißt nicht, dass es migrantische Arbeiterkinder jetzt leichter haben. Es heißt, dass du erfolgreich bist und deinem Kind einen guten Start ermöglicht hast. Früher haben wir über solche Leute gelästert. Lasst uns bitte wieder damit anfangen, sobald sie aus dem Haus sind. Woke will eat itself. It will happen. Also ist es jetzt gut, dass die Kinder das machen oder ist es jetzt falsch? Ich frag mich was anderes. Okay. Ich habe es nicht verstanden, aber das ist vielleicht, das sollen wir uns das Ende selber ausdenken, so wie bei einem Roman. Ja, obwohl wahrscheinlich bedeutet, es ist natürlich richtig, dass wir das machen und wichtig, aber wir müssen auch den ganzen anderen weißen Nepo-Babys auch das noch wegnehmen und das den Nicht-Nepo-Baby of Color geben. Denke ich mal. Du denkst in die richtige Richtung. Die strukturellen Änderungen. Ja, Tichy hat selber mal in die Tasten gegriffen, wieder mal, wie die Ampel Ausländerfeindlichkeit schürt und provoziert. Den brauchen wir jetzt eigentlich nicht durchlesen, aber es ist eine schöne polemische Rundfahrt zu den schönsten Aussichtspunkten auf Immigration und ihre Steuerung und ihre Folgen. Die Deutschen sind keine alteingesessene, in ihrer Schale und Scholle feststeckende Kartoffeln, wie es die Antidiskriminierungsbeauftragte Federarda Attermann zu insinuieren pflegt. Und Deutschland nach jeder kleinsten Art von Diskriminierung unter die Lupe nimmt. Nein, es war auch nicht alles großartig, nicht immer unverschuldet, nicht immer einfach, nicht problemlos und schon gar nicht diskriminierungsfrei. Es gibt keinen Ausstieg aus der Geschichte. Dazu gehört auch die Geschichte der Einwanderung der vergangenen Jahrzehnte. Aber es gibt die Notwendigkeit, endlich die brutalen Fehler seit Angela Merkel zu stoppen. Ich kenne kein Land. Oder wenn, dann nennen Sie es mir bitte. Und ich lerne gerne dazu, dass so viele Herkünfte, Unterschiede, Religionen, Traditionen ineinander verwoben und verschmolzen hat. Die Ampel jedenfalls lässt weitere Zuwanderung bedingungslos geschehen. Obwohl die Städte überfüllt und die Schulen überlastet sind, sie fliegt Feinde des Landes aus Afghanistan ein mit gefälschten Pässen. Sie händigt jedem, der beim Überschreiten der Grenze dieses Landes mit einer Lüge über seine Herkunft beginnt, eine Aufenthaltserlaubnis und nach kurzer Wartezeit einen Pass aus. Dieses Land verlangt keine eigene Leistung und gibt doch Dach und Unterhalt, holt die Familie nach und gewährt auch dieser Komplettversorgung beste ärztliche Versorgung und Altersversorgung. Und nach der Ampel und ihren Mitläufern soll es unbegrenzt so weitergehen. Die Lasten tragen die, die schon länger hier sind, die Deutschen, die Frühgekommenen aus Europas Süden und Türken mit ihren Kindern und Kindeskindern. Wie selbstverständlich werden ihre Steuern erhöht, wird ihre Arbeit entwertet, werden ihre Lebenschancen verkleinert. Aber jetzt ist eine Grenze erreicht. Den neu Hinzukommenden werden Rechte zuerkannt, Mittel zur Verfügung gestellt, ohne Gegenleistung, Pässe gerne im Doppelpack geschenkt, nämlich der eigene und der deutsche, Urlaub im Fluchtgebiet ermöglicht. Was für ein Hohn für jeden, der Deutsche nach Deutschland geflüchtete und jüdische Familiengeschichten kennt. Urlaub im Feindesland. Schlimm kann es dort mit der angeblichen Verfolgung nicht gewesen sein. Das treibt einen Keil zwischen die Bevölkerung. Hass auf Zuwanderer entsteht. Die Deutschen beginnen Tür und Tor zu verriegeln. Viele, die schon Generationen unsere Nachbarn sind, beobachten das und beginnen sich zu fürchten. Verlieren das Vertrauen in die frühere Selbstverständlichkeit. Ausländerfeindlichkeit wird gefördert und provoziert, wenn man die schon länger hier Seienden, wie sie Angela Merkel in ihrer rotzigen Art herabgewürdigt hat, materiell ausbeutet und gleichzeitig verhöhnt, wenn man sie überfordert, als Bürger zweiter Klasse behandelt, die sich der Faust neu Hinzukommender zu beugen haben. Die Wut wächst, wenn erkennbar das Rechtssystem voller Toleranz verständnisvoll den Täter würdigt und das Opfer ein zweites Mal verletzt. Und dann kommen noch die staatlichen Instanzen, die immer noch mehr Vielfalt, immer noch mehr Toleranz, immer noch höhere Steuern und Schulden, immer mehr Verständnis für Täter fordern und immer noch weniger Akzeptanz für Einheimische und Integrierte kennen. Also das war jetzt nur mal so ein Rundblick, ein bissiger, schmerzhafter Artikel wahrscheinlich, wenn ihn jemand liest, der anderer Meinung ist. Aber das Ausspielen der einen Gruppe gegen die andere produziert Konflikte, die niemand haben will und für die Fäsers dieses Landes die Verantwortung tragen. Spricht mir aus der Seele, der Hettiche. Ich sehe gerade bei Twitter, dass Frau Vorotan das Interview mit Sausan Chebli gelobt hat, was wir jetzt gerade angehört haben. Und zwar schreibt sie: sehr starkes Interview, nachdenklich und reflektiert, traurig, aber ohne Resignation. Über die Biografie verknüpft mit zentralen politischen und sozialwissenschaftlichen Analysen. Ich könnte viele Sätze highlighten, für meine Forschung besonders. Ein Vater hat mir gesagt, dass seine Kinder, deren Mutter Deutsche ist, vorher nichts mit Palästina am Hut hatten. Jetzt tragen die Kinder das palästinensische Tuch, hörten palästinensische Musik, das haben wir gerade schon gehört. Und was sagt sie dazu noch? Okay, sie sagt nichts mehr. Sie verlinkt es einfach nur. Ach ja, die Frau Vorotan. Vom Dezim-Institut für Desinformation. Ja. Ja, heute habe ich mal was aus dem Bundestag mitgebracht, glaube ich. Oh. Integrationsprobleme bei Zuwanderern. Die Enquete hat gejagt. Und dort haben wir uns. Man will eine einführen. Eine Enquete-Kommission. Das wäre schon die Kommission. Nee, das sind quasi so Arbeitskreise im Bundestag, wo man halt irgendwelche neuen Dinge erforschen, sich anschauen will. Und muss halt der Bundestag dann entscheiden, dass das eingesetzt wird. Und dann senden da alle ihre Leute dahin. Und ja. Ich habe im Internet gehört, die folgende Rede wäre verblüffend und überwältigend und interessant und so spannend, dass ich gesagt habe, gut, ich kenne den jungen Mann zwar nicht, aber wir schauen uns jetzt einfach mal an, was der gesagt hat. Ungesehen. Weiß auch, ja, ungesehen. Also ich habe die nicht gesehen, ich habe den Mann noch nie gesehen. Den Mann auch nicht. Glaube nicht, oder? Kenne ich den? Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe den Eindruck, dass diese Debatte zum Teil am Sachverhalt vorbeigeht, weil es hier überhaupt nicht um Feinheiten einer migrationspolitischen Diskussion geht. Dieser Antrag verdient den Titel Das rassistische Manifest. Es ist einer der rassistischsten, wenn nicht der rassistischste Antrag, der jemals in diesem Bundestag war. Und wir sollten eigentlich aus Empörung alle den Saal verlassen. Es ist eine Schande, dass in diesem demokratischen Hause ein solcher Text überhaupt das Licht der Welt erblicken kann. Im Übrigen kann man da nicht einfach darauf verzichten, so ein Thema überhaupt in so einer Pro-Kontra-Framing. Und können Texte das Licht der Welt erblicken überhaupt? haben die Augen, haben die Wahrnehmungsfähigkeiten. Manifest. Also wenn es nicht schon Rassismus und Kolonialismus gäbe, dieser Text ist die Definition, ist die Formulierung und ist der Ausdruck dessen, was Rassismus und Kolonialismus ausmacht. Wenn es keinen Kolonialismus gäbe, dann hätte dieser Text Namibia entvölkert. Oder war, ich meine, wenn es keinen Kolonial... Ah, Helge. Muss ich mir aber doch noch mal den Text angucken. Sorry. Boah, Chris, du bist aber schon eine Spaßbremse. Okay, der Deutsche Bundestag setzt gemäß Paragraph... Oh Gott, das ist entmenschlichend. Paragraph 56 seiner Geschäftsordnung einer Enquete-Kommission kulturelle Differenzen als mögliche Ursache von Integrationsproblemen bei Zuwanderern in Deutschland ein. Das, also so ein Nazi-Kram würde ich auch nicht mittragen. Ne? So, Auftrag und Handlungsbedingungen. Die Enquete-Kommission soll sich insbesondere der folgenden Fragebereiche annehmen. Welche sozialisierten Differenzen in Verhaltenskulturen und Wertehaltungen gehören da... können dazu beitragen, den voneinander abweichenden ökonomischen und gesellschaftlichen Integrationserfolg bzw. Misserfolg unterschiedlicher Zuwanderergruppen in Deutschland und anderen Ländern der westlichen Welt zu erklären. Oh, krass. Das ist ja Phrenologie fast. Wie lässt sich die Herausbildung von gesellschaftlichen Phänomenen erklären, die von westlich-bürgerlichen Normen abweichen, von Parallelgesellschaften, kriminellen Clanstrukturen, Vorstellung von Familienehre, in Klammern Ehrenmorde bis hin zu frauenfeindlichen Traditionen, in Klammern von Zwangsehen und Kinderehen bis hin zu Genitalverstümmelung. Ja klar, dass Helge da bei der Kopf geplatzt ist. Weil klar, wovon sie reden, sie sagen es zwar hier nicht, aber ist klar, dass Helge das nicht gut findet. Welche prägenden halt Sozialisierungs- und integrationsrelevanten Besonderheiten gibt es in jenen Kultur- und Herkunftsräumen, die Ausgangspunkt der wesentlichen Migrationsströme des 21. Jahrhunderts sind? Ich möchte lösen, was ist Islam? Welcher Zusammenhang besteht zwischen den in vielen Herkunftskulturen aus Orient und Afrika verankerten traditionellen Vorstellungen von Familienehre, Großfamilienbindung und Clanbindung und der Korruption in Wirtschaft, Gesellschaft und Staat dieser Länder? Das ist schon gemein. Das war ja fast, um Helge zum Platzen zu bringen. Sowas. Inwieweit beruhen etwa die Ähnlichkeit in den Verhaltenskulturen zwischen arabischen Clankriminellen und beispielsweise der süditalienischen Mafia auf vergleichbaren Familienmustern? Also, sie haben das alles schon mal mitgeliefert, was hinten rauskommen soll, lese ich hier. Und inwieweit sind die Muster einem freiheitlich-demokratischen Staat, seiner Rechtskultur und einer sozialen Marktwirtschaft abträglich, beziehungsweise können abträglich sein? Können über diese gängigen soziologischen und sozialökonomischen Erklärungen hinaus auch verhaltenskulturelle Faktoren das Kriminalitätsverhalten von Migranten in Deutschland mit beeinflussen? Welche sind das? Welche Auswirkungen haben verhaltenskulturell bedingte Misserfolge der Integration für die Stabilität der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und für die Gesellschaft in Deutschland, welche Ansätze zur Behebung verhaltenskulturell bedingter Integrationshemmnisse und über bloße Kenntnisnahme hinaus zu wirklicher Internalisierung von handlungsleitenden westlich-bürgerlichen Werten zur Verfügung. Okay, verstehe ich nicht. Welche Schlussfolgerungen und Handlungsempfehlungen sollen aufgrund der unterschiedlichen Verhaltenskulturen für die aktuelle und zukünftige Migrationspolitik der Bundesrepublik abgeleitet werden? Ja, also wir haben schon mal mitgeliefert, dass wir gerne das Ergebnis hätten, dass man keine Muslime mehr herholt. Ja. Im Vordergrund der Arbeit der Enquete-Kommission soll das Erkennen dominant prägender Hintergrundkulturen stehen, von denen das Individuum im Einzelfall immer abweichen kann. Es geht also um das Erkennen weitreichender Grundmuster und nicht um Kollektiv- oder Vorverurteilung. Nee, gar nicht. Ganz bestimmt nicht. Prinzipiell jedes einzelnen Individuums. Ganz bestimmt nicht. Zusammensetzung und Öffentlichkeit. 15 Abgeordnete des Deutschen Bundestages, FDP 4 Mitglieder, CDU 4 Mitglieder, Bündnis 90 Die Grünen 2 Mitglieder. Jetzt lesen Sie vor, wie viele Leute nachsitzen dürfen. FDP 2 Mitglieder, AfD 2 Mitglieder. Die Linke ein Mitglied, sowie aus 15 Sachverständigen. Die kommen auch mit. Für jedes Mitglied des Deutschen Bundestages kann ein stellvertretendes Mitglied benannt werden. Die Besetzung erfolgt aus dem Irgendwas-Verfahren. Sachverständigen werden von Einvernehmen der Fraktionen benannt. Kann ein Einvernehmen nicht hergestellt werden, so benennen sie die Fraktionen nach dem vorhandenen Schlüssel. Okay, Zeitplan. Okay, also das, Sie hörten das rassistischste, was im Deutschen Bundestag je vorgeschlagen wurde. Das Erfreuliche daran ist, und das war sozusagen meine stille, meine klammheimliche und große Freude, ihn zu lesen, es ist wunderbares Material für den Verfassungsschutz. Denn damit beweisen Sie glasklar, lupenrein, sauber und eindeutig, dass Ihr Denken zutiefst völkisch-rassistisch ist und Sie damit nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Sie liefern Material für Ihr eigenes Ende. Verfassungswidriger geht es überhaupt nicht. Man stelle sich doch mal vor, was Sie ernsthaft wagen zu schreiben über Verhaltenskultur im Orient und in Afrika und den Zusammenhang mit Korruption herzustellen. Das ist schändlich, das ist tiefste Menschenverachtung und ein Schlag ins Gesicht. Weißt du nicht genau, wie viele Milliarden Entwicklungshilfe in Afrika versickert sind, Helge, aber ja, Sie kennen alle die Geschichte von Nigeria, wo es ein SUV für jedes Parlamentsmitglied gab nach dem Geld aus Deutschland. Also, what the fuck, Helge? Bist du schon wieder realitätsfern? Kenne ich sonst gar nicht von dir. Ja, und ich halte es auch nicht für eine gute Strategie, den Leuten zu erzählen, dass Probleme bei der Integration, wenn die existieren, das dann bedeutet, dass völkisches Gedankengut korrekt ist. Das ist, glaube ich, nicht so ein guter Zusammenhang, den herzustellen. Also ich meine, es macht sich an der Kultur fest und natürlich nicht an Hautfarbe oder so, beziehungsweise ist eben offensichtlich, wenn man die Statistiken sieht, in manchen Kulturen schlimmer mit Korruption und sowas. Da kann er jetzt nicht behaupten, dass das jemand auf die Hautfarbe oder so geschoben hätte. Das ist doch eigentlich tut er das. Kann er schon behaupten. Das ist auch nichts Unsinn. Auf Hautfarbe eben. Oder Religion, antimuslimisch. Ja, oder Herkunft oder so. Ne? Gut, Herkunft ist in dem Fall ja gar nicht mal ganz falsch, aber hat eben was mit Kultur zu tun. In diesem Land, deren Eltern, Urgroßeltern aus dem Orient oder aus afrikanischen Ländern gekommen sind, ohnehin kognitiv bekomme ich wirklich Probleme. Afrika, da gibt es mehrere Länder. Ist das bei Ihnen irgendwann im Kopf angekommen? Das Schöne ist aber... Und dann zeigen Sie mir doch das, was gut läuft, Herr Lind. Dann zeigen Sie mir das afrikanische Land, was richtig gut läuft. Wo ist es? Was sind denn, frage ich mich, die verhaltenskulturellen und werthaltungsbezogenen Gründe für den korruptiven Modus des Umgangs miteinander innerhalb der AfD. Also was ist die Verhaltenskultur, die die AfD möglich macht und sie ausmacht? Man stelle sich auch mal vor, es sind ja jetzt viele Menschen in Deutschland aus der ganzen Welt wegen der EM und die gucken sich stundenlang ihre Reden an, lesen ihre Anträge, was? Betrachten ihr Verhalten im Bundestag, ihre Zwischenrufe. Was? Die können Warum? Nur denken, was? Wenn das Deutschtum ist, dann heißt Deutschtum rassistisch, rüpelhaft, frauenfeindlich, ohne Benehmen und gegen jede Form von... Frauenfeindlich, wo hat er jetzt frauenfeindlich hergenommen? Ja, ich habe vorhin, gehört, frauenfeindlich geht nicht. Das wäre ein Vorwurf, den man nicht machen kann. Aber und ja, an der Scheune habe ich was nicht mitbekommen? Zeigen Sie jetzt zwischen den Spielen Bundestagssitzungen bei dem Public Viewing oder auf dem Würfel oben oder was? Also ich habe hier gerade mal das Bild angehalten, damit wir das nochmal im Videobeweis... Ja. Das kann ich leider nicht gelten lassen. Das Argument stand im Abseits. Sekundärtugenden. Das ist das Bild, das Sie abgeben. Sie sind eine Schande für dieses Land. Und Sie sind das Gegenteil von Patriotismus. Denn Sie können nicht definieren... Also weißt du, ganz ehrlich, eine Schande für das Land ist vor allen Dingen die SPD. Sorry, Helge Lind, ey. Die SPD hat wirklich so viel Scheiße schon gebaut in den letzten 50 Jahren. Ne? Das ist wirklich eine Schande. Negativität feiern. Und wunderbar passt dazu eine neue Studie. Frisch vom WZB. Die zeigt, Unterstützer der AfD, nicht nur Wähler, sondern solche, die sich für den AfD-Kosmos entschieden haben, sind besonders unzufrieden, besonders übellaunig und besonders unglücklich. Und der Witz an der Studie ist... Ach, die Studie stimmt auch nicht. Das ist voll die Rick-Studie. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Ja, danke. Und die haben herausgefunden, AfD-Wähler sind unzufrieden. Da kommt man gar nicht drauf, ne? Nee, vom AfD wählen würde man missmutig oder so. Das ist ja wirklich totaler Blödsinn, der... Also die ganze Ursache und Wirkung, ne, ist auf jeden Fall... Ja, zum Beispiel. Die ganze Webseite schreit Böll-Stiftung. Ja, und andere Wähler anderer Parteien müssten genauso missmutig werden oder irgendwie so. Das war auch so ein Gegenargument. Also eine ganz komische Studie, totaler Blödsinn. Noch unglücklicher und noch unzufriedener und diejenigen, die sie verlassen, sind weniger unzufrieden. Das ist wirklich eine historisch bemerkenswerte Leistung. Ihr politisches Konzept und Ihre Leistung besteht darin, unzufriedene Menschen noch unzufriedener und noch unglücklicher zu machen. Das ist aber Ihr Geschäftsmodell, weil Sie keine positive Antwort geben können. Und dann kommen wir zu dem, und das ist das Beste. Moment mal, darf ich kurz... Also diese Studie existiert ja nur, damit er sie zitieren kann oder so, ne? Oder damit solche Leute das zitieren können. Ne? Darf ich kurz was klären? Die Rechtsform des WZB ist eine gemeinnützige Gesellschaft in beschränkter Haftung. Die Trägerschaft teilen sich mit 75% die Bundesrepublik Deutschland und mit 25% das Land Berlin. Oh, Regierungsinstitutionen machen Regierungssachen. Bestätigen das Narrativ. Ganz was Neues. Mit Ihrem Vergleich, mit Ihrem Verhalten gegenüber unserer Nationalmannschaft gerade. Da sehe ich massenhaft Formulierungen, das müsste mehr Deutsch sein, Deutscher sein. Die Formulierung, die Zitate kann ich Ihnen massenhaft bieten. Das ist der schiere Beweis dafür, wie rassistisch und völkisch Sie denken. Und zwar aus folgendem Grund. Moment mal, damit finde ich nicht gut, dass er Katrin Göring-Eckardt angreift jetzt. Die gesagt hat, was wäre, wenn in den deutschen Nationalmannschaften nur weiße Männer spielen würden. Also da sollte man den Koalitionspartner schon mit Samthandschuhen anfassen. Alle Nationalspieler, Deutsche, wenn sie nicht deutsche Staatsangehörige wären, könnten sie gar nicht spielen. Also muss es nach ihrer Logik ja wohl eine Religion, Erscheinung, Herkunft der Eltern sein. Der Herkunftsort kann es nicht sein. Jonathan Tah. Hamburg geboren. Dennis Undaff, Fahrel. Dann haben wir Antonio Rüdiger, Berlin. Leroy Sané, Essen. Da hat er extra noch mal ins Panini-Album geguckt, bevor er in den Bundestag gegangen ist. Ja, und auch Gündogan. Ne? War das nicht der auch bei Erdogan mit dabei war? Ja, aber der hat gesagt, er will da eigentlich, also er will nicht politisch sein, okay. Hat das auch nicht wiederholt. Also bei dem will ich ein Auge erstmal zudrücken, bevor sich anderes zeigt. Aber ja. Also ich habe übrigens gestern bei den 45 Minuten, die ich gesehen habe, das verdammte Gefühl gehabt, dass der Herr Rüdiger uns schon schmackhaft gemacht wird per TV-Bild. So. Und hier nochmal mit Zeitlupe, wie er sich überschlägt und da nochmal. Und das Lustigste fand ich, zwischendrin wurden immer wieder so Personen eingeblendet, auch so eine Reihe. Zum Beispiel, da war so ein Typ mit so einem Hut, der sah so ein bisschen aus, als wäre er die queere Person. Daneben saß eine dicke Frau. Ich weiß nicht, was die symbolisiert hat. Ich dachte so wirklich, das ist so ein bisschen so ein Diversitätspanel, so ein bisschen, um uns das nochmal zu zeigen. Yes, jeder genau kann ins so Stadion arbeiten die auch. Gehen. Genau so arbeiten die auch. Deswegen ist auch jeder Tatort verseucht von irgendeinem Drecksthema und jede Nachrichtensendung werden nur noch Frauen gefragt als Experten und so weiter und so fort. Ne? Das ist die Arbeiten so. Lass das überall einfach einfließen. Ich finde das auch nervig. Emre Can, Frankfurt am Main. Jetzt hat er mich verloren. Ich gebe Helge recht. Jamal Musiala, Stuttgart. Alles Deutsche und alles tausendmal bessere Deutsche als Sie unpatriotischer Haufen da drüben. Sie sind das Gegenteil von Patriotismus. Okay, jetzt rechnen wir schon auf, wie viel tausendmal besser ist der dann. Aber er darf das festlegen, ne? Wenn die jetzt sagen, irgendwie so, die sind keine guten Deutschen, dann sind die rassistisch. Ja, ich meine, und wenn er sich hinstellt und sagt, die sind tausendmal bessere Deutsche als ihr, dann ist es vollkommen normal, oder wie? Lege ich er das nicht auch gerade an der Herkunft fest? Die sind alle aus Köln, Stuttgart, Bonn, tralala. Er hat aber eben auch gesagt, kritisieren oder was denn? Was ist das für ein komisches Argument? Um ihn nun zu entlassen. Er hat vorhin aber auch gesagt, langsam bekomme ich kognitiv echte Probleme. Ja, das würde ich gerne auch. Da könnte was dran sein. Hätte ich gerne für ein Soundboard so. Ah. Also gesagt, kognitiv bekomme ich langsam ein Problem. Fußballer bezahlen mit ihren Steuergeldern und viele andere, dass sie hier alimentierten, staatlich, öffentlich alimentierten Rassismus pflegen können. Und deshalb. Sie Dann kommen wir mal zur Sache. Ja, diesen Vorwurf, dass da Quatsch bezahlt wird mit unseren Steuergeldern, Herr Lind, also ganz dünnes Eis. Ja, das finde ich Lena schon irgendwie, da sehe ich schon Risse in dem Eis. Ist das eine Beleidigung für viele, die in diesem Land Steuern zahlen, die arbeiten und denen Sie mit diesem verfluchten Rassismus, den Sie hier präsentieren, ins Gesicht schlagen? Ich schäme mich nicht nur für Sie. Sie sind eine Schande für dieses gesamte Land und Sie sind das. Das kann ich machen. Sind das Böpp? Zack. Ja. Wenn du nicht aufhörst zu brüllen, sagen wir das deiner Mami, wenn du abgeholt wirst nachher. Ja, sie hat ihm, glaube ich, aber auch nur eine Beleidigung jetzt weggeschnitten, von daher fehlt da auch nichts. Sie. Der ICL sagt, ich nehme das mit dem Freigut reden können zurück, er dreht sich leicht im mündlichen Dünnstuhl. Das lasse ich mal unbewertet stehen. Hattet ihr das Zitat von Rüdiger nach dem Spiel schon? Ich glaube, das haben wir nicht dabei. Ne? Nee, das haben wir nicht dabei, aber das habe ich mitbekommen. Ja, er hat irgendwie gesagt, wir hätten sie früher killen müssen oder so. Jo, und dann gab es noch irgendwie so ein Bild, wo er wieder einen Finger oben hatte und dann wurde das kritisiert und dann kam die ganze Mannschaft in ein Bild mit Finger gemacht oder so. Habe ich irgendwo gehört, habe ich jetzt aber noch nicht gesehen, das Bild. Well, jokes on you, I was... Oh ja, ich dachte auch, was ein schlechter Scherz oder ne, was eine schlechte Reaktion. Also dieses überall dagegen. Halt. Ja, bei dem Bild ging es ja angeblich darum, dass sie irgendwie alle mit ihrer Torschussgeste irgendwie fotografiert werden sollten. Ja, aber wir hatten das ja auch, dass die UEFA extra Fotoshoots gemacht hat, wohl mit Leuten mit der Fingergeste, um sie ein bisschen zu normalisieren. Okay. Also beim Torjubel finde ich es okay, aber sonst eigentlich... Außerdem wurde bei der Sache auch, bei diesem Interview, wo er gesagt hat, wir hätten sie früher töten müssen oder so, wurde auch angekündigt mit, er wäre der Man of the Match gewesen. Ja. Weiß ich nicht, wahrscheinlich den, auf den sie am häufigsten mit der Kamera drauf gehalten haben, wenn es noch... Ja, er hat schon zwei ganz gute Szenen, ja, vom eigenen. Ja. Okay, hat er nicht noch eine Flanke gegeben oder so? Ich weiß nicht mehr genau. Es war kacklangweilig. Meine Mannschaft hat verloren. Ja, und dieses frühe Töten ist natürlich auch... Spielermaterial, erinnerst du dich noch an Spielermaterial? Ja, eben. Das bedeutet, das ist ja auch nur aus dem Englischen irgendwie übertragen oder so. So viel heißen, wie wir hätten da früher den Sack zumachen sollen oder so. Also. Ja, und ist er Engländer oder was, dass er dann das? Nee, er hat in England gespielt, hat irgendwie gemeint. Ach so, okay. Mhm. Hm. Ja. Feser für Totschlag auf, weiß nicht, was für ein Totschlag? Auf nicht gelungene soziale Integration. Genau. Ach so, Philippos. Und hier war sie bei einer SPD-Veranstaltung und da ging es irgendwie um, ja, dass die Kommunen ja so viel leisten müssen in der Migrationspolitik und die Faeser hat da so ein paar Allgemeinplätze rausgehauen. Wahrscheinlich auch um den Kommunen oder ihren SPD-Freunden vor Ort irgendwie den auf die Schulter zu klopfen, was sie für eine tolle Arbeit machen und wie viele Herausforderungen sie haben und so. Ja. Und deswegen ging das halt so in die Richtung von, wir hätten angeblich 2017 aufgehört, über Migration zu reden. War eine Aussage auch, die sie gemacht hat. Ja, ihr habt aufgehört damit, teilweise. Und habt das totgeschwiegen, weil die Presse hat viel totgeschwiegen, sagen wir mal so. Und langsam geht's halt nicht mehr. Weiß nicht. Zu reden. Naja, aber die Aussage von der nicht gelungenen sozialen Integration als Ursache von Totschlag ist natürlich auch ein bisschen dünn. Also es gibt ja auch eine persönliche Verantwortung bei so einem Totschläger, würde ich mal sagen. Man muss ja auch mindestens noch versuchen, sich zum Griff zu halten. Und da hat sie noch Sachen auch nicht über den erzählt, was nicht stimmt. Also sie hat behauptet, der würde nichts anderes kennen als ein Flüchtlingsunterkunft, aber der hat. Ja, das sind schlimme Umstände, die kannst du rezeptieren. Stimmt halt nicht, weil er hat in einer anderen Stadt schon gewohnt und ist ein Familiennachzügler. Und soweit ich das verstanden habe, wohnt er gar nicht in der Flüchtlingsunterkunft. Stand ja aber auch irgendwo drin. Aber es ist alles vollkommen indiskutabel, was sie da sagt. Also, wie soll denn eine nicht gelungene eine Tötungshandlung durch sowas in irgendeiner Form abgemildert werden? Ja, ist ein Witz. In welchem Gehirn funktioniert das? Ja, dem war wahrscheinlich zu langweilig. So Millionen Thema. Menschen ist langweilig. Also Millionen Menschen sind nicht am Wohlstand beteiligt und denen ist vielleicht auch mal langweilig, deswegen schlagen sie halt keine Leute tot. Wir sind doch auch eine Gesellschaft, die ja dem Individuen sozusagen ausgerichtet ist und das ist echt schwer, sich zu integrieren einfach. So. Eine interessante Frage auf Twitter fand ich, warum das bei Steuerhinterziehung nie gefragt wird zum Beispiel, ob die Menschen vielleicht einfach von der Gesellschaft schlecht integriert worden sind, dass sie das machen. Ja. Auf jeden Fall man bei allem fragen. Vielleicht ist das auch einfach der Druck, der auf Männer ausgeübt wird, der sie so gewalttätig sein lässt. Warum macht ihr denn so einen Aufstand? Nee, da braucht man auch viel mehr Druck und am besten in der Schule Feminismus oder so. Ja, früh anfangen mit Druck ausüben. Ja, jedenfalls hat sie gesagt, heute ist leider ein sehr schlimmer Tag, wo wir über den Mord an einem Jugendlichen diskutieren müssen, wo der Täter ein Geflüchteter ist, der seit 8 Jahren in einer Flüchtlingsunterkunft lebt, ein Jugendlicher, der gar nichts anderes kennt und dann sagt hier die Welt dazu, diese Antwort widerspricht den bisherigen Erkenntnissen über den Tatverdächtigen. Ein Sprecher der Stadt Bordönhausen hatte erklärt, dass der Syrer nie in einer städtischen Unterkunft gelebt habe und nach Angaben des zuständigen Staatsanwalts lebt der Tatverdächtige nach seiner Ankunft in Deutschland 2016 zunächst in Pforzheim, also mindestens an einem weiteren Ort. Außerdem ist es auch ein Familiennachzügler gewesen, mit anderen Worten, da hatte er ja hier auch, der ist ja nicht alleine hier. Auch seine Familie. Ja, der war eh schon gut in der religiösen Szene vernetzt und konnte woanders unterkommen, brauchte nicht ins Heim oder so. Von religiös ist hier nichts bekannt. Nee, das habe ich jetzt nur vermutet, aber. Man muss hier nach dem Prinzip so Elternhaften für ihre Kinder vorgehen, was anderes nützt ja nichts. Wenn dein Kind sich mit solchen Sachen in der Öffentlichkeit zeigt, muss die Familie, Erziehungsberechtigte und Kind, halt dann zurückkehren in das Land ihrer Vorväter. Was anderes hilft doch nichts. Und zwar gnadenlos, ohne Rücksicht und ohne irgendwie jahrelange Verfahren und so, zack, in den Flieger und nach Hause. Hättest den ja erziehen können. Komisch, dass es mit islamischen Mädchen diese Probleme überhaupt nicht gibt. Ne? Oder nur zum kleinen Teil. Die lassen das machen. Ja, und trotzdem man ja doch viel durchgehen lässt, heißt es hier, dass bereits das Gutheißen von Terror im Internet dazu führen soll, dass die Leute das Land verlassen müssen. Wer es glaubt, wer zähle ich, habe ich mir nur gedacht. Ne? Also kann ich mir nicht vorstellen, dass sie es dazu kommen lassen, genug Anwälte sein, die das zu verhindern wissen, sagen wir mal. Wie war es gerade mit Sausan Chilkis Vater? Der wurde zweimal abgeschoben und das war schon ein paar Jahrzehnte her. Ja. Und heutzutage. Noch, wieder. Und als es darum ging, dem Täter von Mannheim abzuschieben, hat das Auswärtige Amt ja auch gleich signalisiert, man verhandle über sowas nicht mit den Taliban. Also, was soll also passieren, einem Afghanen, der hier sagt, wir brauchen das Kalifat und die Hamas hat es richtig gemacht? Was soll dem passieren? Gar nichts, weil wir ihn nicht abschieben können. Ich finde das auch schwierig, weil es so ein bisschen irgendwie Gedankenverbrechen ist hier, was du da. Nee, das ist eine Handlung. Ist ja nicht so, dass das nur in deren Köpfen ist oder so. Ja. Und wenn man das hinreichend. Also Straftaten bewerben darf man nicht, sagen wir so, ne? Das ist schon ist richtig. Gutheißen, ja. Ja, wenn man das hinreichend klar macht, wenn man irgendwie sagt, wenn die Leute hier ihre Süßigkeiten verteilen oder so, das wäre ja eine eindeutige Geschichte. Wenn du andererseits jetzt dagegen hältst mit freier Meinungs und so weiter. Dann ja, das geht ja nicht für Ausländer, das haben wir ja auch schon geklärt. Diese Versammlungsfreiheit und diese Geschichten, da steht ja explizit in dem Gesetz drin, dass es den Deutschen offen steht. Ja, stimmt, ja, könnte man lieber zur Hand haben. Irgendwelche ausländischen Ideologien können sich darauf gar nicht berufen. Da kennst du ja unsere Gerichte für, dass sie das dann vielleicht trotzdem so entscheiden. Na ja, gut, wird man sehen. Also, jedenfalls haben sie es geht ja auch gerade darum, dass die Sachen meinetwegen dann noch nicht unbedingt illegal sind, aber dass sie dann halt sagen, so, ja, okay. Das Risiko mit so jemandem wie dir gehen wir hier gar nicht ein, dass der noch länger irgendwie bleibt. Ja, wenn man den dann abschieben kann, dann wird man es vielleicht versuchen, ne? Ja. Das wäre gut, gesagt, ja. Ich denke, dass da eher ich glaub, das auch Anwälte. Ich glaube, nicht so daran, dass jetzt hier groß abgeschoben wird. Also, nö, wir haben nicht. Ja wie viel? 200.000 oder so Leute, die jetzt aktuell, Stand heute, eigentlich schon keinen Bleiberecht mehr haben. Es gibt übrigens erste Hochrechnungen zur französischen Parlamentswahl. Danach kommt der Rassemblement National mit seinen Verbündeten auf 34 bis 34,2%. Das Mittellager von Emmanuel Macron mit 20,3 bis 21,5% auf Platz 3 hinter dem Linksbündnis Nouveau Front Populaire mit 28,1 bis 29,1%. Wie viele Sitze die Blöcke in der Nationalversammlung bekommen, wird aber erst in den Stichwahlen am 7. Juli entschieden. Also auf jeden Fall schon mal stärkste Partei. Und da gab es ja auch Bilder aus Paris diese Woche von Geschäftsleuten, die irgendwie ihre Fenster verbarrikadiert haben für den Fall, dass der RN halt hohe Stimmgewinne hat und in Paris dann halt die Migrantifa oder wer auch immer meint, sie müssten ihre Wut darüber zum Besten geben. Also jetzt schön in drei Blöcke geteilt, das Land. Linksbündnis, in der Mitte halt, wenn man das so sehen will, Macron und halt ein gutes Drittel allein die Rechten. Ja, hier vermeldet die Berliner Zeitung, ist glaube ich, dass die Namen von diesen Messerangreifern, dass die der Senat jetzt nicht mehr rausgeben möchte. Und da gibt es einen Abgeordneten, der dagegen klagt. Die Klage läuft natürlich jetzt noch. Das wird man sehen, wie die ausgeht. Aber in der Vergangenheit hatten sie das wohl relativ bereitwillig gemacht, obwohl ich gesehen habe, dass es da teilweise auch um deutschen, also Tatverdächtige mit dem deutschen Pass ging oder so. Also ja, nur darum geht es ja. Zu sehen, wie viele Mehmet und Ali unter denen sind, die wir uns als Deutsche verkaufen. Also wenn das nee, es geht darum, herauszufinden, welche Namen Messerattentate begehen oder Messerangriffe begehen, ohne Berücksichtigung der Herkunft oder und das Passstatus. Das ist so der Punkt. Ja gut, aber eins wie das andere führt ja dazu, dass du nicht mehr einfach halt unter deutsche Menschen verstecken kannst, die vielleicht noch nicht so lange deutsch sind. Ja, genau. Das ist eben das, was da nicht passieren sollte, aber wohl in der Vergangenheit passiert ist, dass man die unter den Deutschen versteckt hat sozusagen oder eben dann auch nur die Deutschen gelistet hat. die dann eben nicht immer so häufig so ausländische Vornamen hatten. Und ja, wie gesagt, das sollte jetzt unterbleiben und da sollten die richtigen Namen, die ganze vollständige Liste eben rauskommen. Und da möchte der Senator das jetzt nicht raustun. Und ja, wie gesagt, ein Abgeordneter klagt. Die berufen sich aufs Persönlichkeitsrecht von den Leuten. Ja, ja, ist auch ein Witz. Weil das ja zu rassistischen Dingen irgendwie führen kann oder so. Begründung: Aus Gründen des Schutzes der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Tatverdächtigen kann die in der Fragestellung erbetene Aufschlüsselung der Vornamen nicht erfolgen. Ja, es schließt sich nicht, ne? Wieso das so sein soll. Es geht ja nur um Vornamen. Der Satz danach, irgendwie wegen Internet-Sleuths, ist es zu gefährlich, weil es gibt da wirklich so Leute im Internet, die suchen sich die Informationen dann zusammen und identifizieren. Ja, eigentlich darf ja niemand wegen Alter, Hautfarbe, Geschlecht oder sowas diskriminiert werden. Bei älteren Bewerbern hat jetzt hier ein Gericht entschieden, kann man aber da wohl von abweichen. Die Begründung ist so ein bisschen, dass es den Firmen gestattet sein muss, die Struktur in ihrem Laden selbst zu bestimmen, sozusagen, was ältere, jüngere Mischung und so weiter angeht. Ja, okay, im Prinzip hat man aber eben Gesetze, die sagen, das darf man nicht. Und dann ist natürlich die Frage, was da gilt. Und die Abwägung ist, wie gesagt, in dem Fall gegen den älteren Bewerber ausgefallen. Und die dürfen jetzt praktisch benachteiligt werden. Ja, ob sie das nicht sowieso werden, ob sie das jetzt dürfen oder nicht. Die Begründung hat ja auch irgendwie gesagt, dass halt auch die Plätze für diese jungen Leute da sein müssen, damit ihre Karriere praktisch überhaupt in Gang bringen können. Auf der anderen Seite, ich habe das gerade letztens in einem privaten Gespräch gesagt, ich denke mal, viele Firmen werden in den künftigen Jahrzehnten halt sich die Hände irgendwie lecken nach Menschen, die älter sind, weil die einfach noch eine ganz andere Art zu arbeiten mitbringen. Und ich sehe es selber im Berufsleben, dass ich mich manchmal frage, wo ist denn das Verständnis überhaupt, was Menschen für das, was Menschen hier tun, was ihre Aufgabe ist, und wo ist die Eigeninitiative? Und das wird vielen Gen Zs auf die Füße fallen, wenn sie das nicht auf die Ich befürchte Hand. Aber, dass ganz viele Rentner auch einen Job brauchen werden. Also ja, da kannst du von ausgehen. Ne? Da werden die Schrauben schon so drehen. Ja. Und nicht jeder kann Präsidentendarsteller in Amerika werden. Nee, im Gegenteil, du musst ja ziemlich viel Geld einsammeln sogar. Ne? Also 500 Millionen oder so haben doch beim Bloomberg nicht gereicht. Er hatte doch, glaube ich, 500 Millionen eingeplant und hatte dann immer hingeschmissen und gesagt, nee, wird nicht reichen, deswegen höre ich jetzt lieber auf. Ja. That's a lot. Ja, es gab wohl einen Gerichtsstreit auch. Und da ging es um die Masken. Die teuren Masken, die ganz teuren Masken für 4,50 Euro oder so, die der Spahn damals bestellt hat, die sind alle irgendwie noch nicht bezahlt. Ich lese mal rein. Was war, wann und warum während der Pandemie nötig? Viele Fragen aus der Corona-Zeit wirken nach. Der Bundestag hat sich heute mit der aus heutiger Sicht völlig überteuerten Maskenbeschaffung beschäftigt. Im März 2020, Corona hat ganz Deutschland in seinem ersten Lockdown lahmgelegt. Der Bedarf an medizinischer Schutzausrüstung ist groß, vor allem Atemschutzmasken gelten als lebensnotwendig. Am 27. März 2020 schreibt das Bundesgesundheitsministerium einen Auftrag aus in einem Verfahren, das allen Interessenten den Zuschlag bei rechtzeitiger Lieferung gewährt. Ein sogenanntes Open-House-Verfahren. Milliarden FFP2-Masken werden eingekauft zum Stückpreis von 4,50 Euro. Ist das ein Wahnsinn oder was? Die 30-Cent-Dinger? CDU-Politiker Spahn, der damalige, das müssen wir ihm wahrscheinlich verzeihen, ne? Der damalige Bundesgesundheitsminister in der Großen Koalition hatte sich deutlich überkauft. Dennoch folgten weitere Verträge. Juristisch hatte das Ministerium auch noch unter dem aktuellen SPD-Gesundheitsminister Karl Lauterbach versucht, die hohen Bestellungen wieder einzufangen. Das scheiterte nun vorerst vor dem Oberlandesgericht Köln. Es verurteilte das Bundesgesundheitsministerium auf Zahlung von etwa 1 Million Euro. Nebst Zinsen, weitere Verfahren sind noch anhängig, weitere Zahlungen damit nicht ausgeschlossen. Seitdem haben wir von Milliarden gelesen. Ne, kommt jetzt noch die Ampelfraktionen, die ohnehin schon jeden Steuereuro umdrehen müssen, um einen verfassungsmäßigen Haushalt auf die Beine zu stellen, forderten nun Antworten in einer Aktuellen Stunde im Bundestag. 5,6 Milliarden Euro standen auf dem Einkaufszettel und das Desaster zieht sich bis heute, stellt der grüne Fraktionsvorsitzende Audretsch fest. Besonders verheerend findet er, dass von den über 5 Milliarden Schutzmasken nur 1,7 Milliarden in Deutschland verteilt wurden. Über 1 Milliarde Masken wurden bereits im vergangenen Jahr vernichtet. Weitere sollen demnächst entsorgt werden. In Zahlen gegossene Verantwortungslosigkeit nennt das Audretsch und spricht von 2,3 Milliarden Euro möglicher Strafzahlungen. Ja, 2,3 Milliarden Euro Strafzahlungen. Einer der größten Steuerverschwendungsskandale, die es je in der Bundesrepublik gegeben hat, zum Audretsch. Immerhin kommt es hier in der Tagesschau, ne? Keine Hexenjagd, macht die SPD. Verbal einige Etagen tiefer steigt SPD-Politikerin Martina Stamm-Fiebig in die Debatte ein. Keiner habe gewusst, wie es ausgehen würde. Der Schutz der Bevölkerung habe oberste Priorität gehabt. Ja, 4,50 Euro Masken, ich weiß nicht genau. Open-House-Verfahren. Hätte man vielleicht auch anders machen können. Daher solle die aktuelle Stunde nicht zu einer Hetzjagd verkommen. Dennoch müsse kritisch aufgearbeitet werden. Ja. Ja, und das ist eben total ausgeartet, sagt sie ja auch. Sie fragt, wie man so am Marktgeschehen vorbeikalkulieren konnte und wer dafür die politische Verantwortung trage. Ja, der Karl, ne? Und der Jens. Aber das müssen wir denen ja wohl verzeihen, ne? Irgendwie, die Kohle ist jetzt eben weg. Ja, die 2,3 Milliarden Euro drohen nach Strafzahlungen seien mithin lediglich Streitwertbemessungen des Gerichts. Diese seien nicht gleichzusetzen mit einem wirklich drohenden Schadensersatz. Okay, es wird ein bisschen hoch gekocht. Höher gekocht, als es wirklich ist. Ein paar Millionen wird es wahrscheinlich schon kosten. Ne? Okay, kommen wir zur deutschen Umwelthilfe. Die, wie war das denn nochmal? Die haben irgendwie diesen Synthetik-Diesel. Ach, das. Ach ja, genau. Die haben dem Synthetik-Diesel schlecht geredet. Diesen HVO100, glaube ich, heißt der, ne? Der Verein Deutsche Umwelthilfe, DUH, sowie dessen Dachverband Transport und Environment, wusste ich auch noch nicht, der auf EU-Ebene politische Lobbyarbeit für Elektrofahrzeuge macht, kritisieren dagegen grundsätzlich den Einsatz von alternativen Kraftstoffen. Grundsätzlich, also das finde ich auch komisch. Sie seien keine Alternative zur E-Mobilität und zur Beschränkung des privaten Autoverkehrs. Ja, unter Berufung auf Zahlen des ADAC hat die DUH jetzt HVO 100 ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Der Verein bezeichnet ihn aufgrund gegenüber herkömmlichen Diesel leicht höheren Werten bei ultrafeinen Rußpartikeln und Stickoxiden als gesundheitlich problematisch und eine Scheinlösung. Der ADAC wiederum widerspricht dem deutlich. Bei eigenen Messungen zu den Emissionen von HVO 100 seien die Grenzwerte sowohl bei den Rußpartikeln als auch bei den Stickoxiden um bis zu 97% bzw. 78% unterschritten worden. Die alarmistische Darstellung der Deutschen Umwelthilfe ist vor diesem Hintergrund höchst tendenziös und trägt zur Verunsicherung von Verbrauchern bei, heißt es in der Pressemeldung. Ja, und das ist eben so der Trick, ne? Die Verzerrung der Sachverhalte sei nicht nachvollziehbar, sagt der ADAC. Die DUH zerredet die Chance von HVO 100 für einen klimafreundlichen Verkehr. Gerade vor dem Hintergrund eines zögerlichen Hochlaufs der Elektromobilität gilt es, die Möglichkeiten alternativer Kraftstoffe für Bestandsfahrzeuge voll auszuschöpfen. Ja, bin ich eigentlich auch der Meinung. Und da sieht man nur wiederum, wie die arbeiten bei der DUH, ne? Bei der Deutschen Umwelthilfe. Eben lobbymäßig, tendenziös, je nachdem, wer bezahlt. So, scheinbar. Ja. Aber durchschaut. Ja, und hier gibt es nochmal den Podcast vom Handelsblatt, den finde ich mal ganz gut, den BTO von mit dem Daniel Stelter. Und die gehen diesmal auf die Geschichte mit den Zöllen ein, die Europa und auch die USA für Elektroautos ja im Sinn haben, im Auge haben. Und meint aber, dass die europäischen Autobauer speziell sich damit noch nicht mal ein bisschen Zeit kaufen könnten. Ja, und das begründet er im Prinzip damit, dass die Marktanteile der Chinesen in dem Bereich schon so groß sind, bei den E-Autos, nämlich bei über 50%. Weltweit. Und ja, die machen halt auch in China immer mehr, auch sorgen dafür Nachfrage tatsächlich. Halt. Ich denke mal, dass das auch ein bisschen andere Konzepte sind bei den chinesischen Autobauern als bei unseren. Bei uns müssen die Autos immer groß und teuer sein, scheinbar. Und ja, bei denen sind es dann eben viele und nicht so groß. Weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall ist es da schwer, in den Markt reinzukommen. Da hat der Stelter wahrscheinlich recht. Wie gesagt, alleine durch diese Verbreitung und auch durch die Möglichkeit, da viele Vorprodukte schon zu stellen mit den seltenen Erden, die sie da im Land haben und so weiter. Ja. Das ist also ein schwieriges Feld für die Autobauer der europäischen und natürlich auch die amerikanischen. Ne? Zölle werden da wahrscheinlich nicht helfen, wird ja schon angenommen. Oh, was ist das denn? Ole Nömen. Genau. Den haben sie hier. Den marxistischen Kinderbuchautor. Kumpel von Wolfgang M. Schmidt. 270 Seiten. Haben sie hier im Presseclub eingeladen heute. Okay. Um sich um Ringen ums Geld schafft die Ampel den Durchbruch zu diskutieren. Weil er ja ein freier Journalist ist, ne? Ein ganz normaler Journalist. Hm. Waren wir ja vorhin beim Thema Kontaktschuld und so, ne? Und dann müssen wir nochmal gucken, für wen er schreibt. So. Und lauter so Dinge. Selbst als freier Journalist hat man ja normalerweise irgendwie zwei, drei. Ja, fürs Jakobin wahrscheinlich, ja. Oder irgendwie so. Ach so. Ja, das kann also ich habe es nicht nachgeschaut, aber würde ich jetzt mal tippen. Oder für die Taz. Ist das auch nicht staatsfinanziert, genau. Oder so? Ist Jakobin? Nee, ist Jakobin so? Nicht. Ich glaube nicht. Okay. Also nee, zumindest nicht von unserem Staat, von anderen vielleicht. Okay. Ich bin ein Philanthrop, wa? Ja, und hast du es dir angeguckt? Nee, habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ich finde das allein schon, dass man auf die Idee kommt, so jemanden überhaupt einzuladen. Also, ja. Ja, bei Geldsachen hätte man irgendwie eher wirtschaftlich erwartet, ne? Ich bin gespannt, wie er es plackt halt irgendwann. Weißt du, so im Laufe des Presseclubs wird er irgendwann sagen, ich habe gerade ein Kinderbuch geschrieben. Mit genau diesem Thema, da die beiden Hauptfiguren, bla bla bla bla bla. Genau. Willkommen. Ja, ich sag's bla bla bla. Ja, kannst du machen, sie hießen Rosa und Karl. Ja. Dass wir nicht gereiht haben, oder zumindest ich nicht gereiht habe, dass das hier wahrscheinlich der entweder Marx oder Liebknecht und die Frau Luxemburg war. Ich denke mal Liebknecht und Luxemburg. Ja, das heißt nicht geschnallt. Ich meine, in dem ganzen Kontext war das ja auch gar nichts Besonderes mehr sozusagen. Ja, also ich habe nämlich sowas gesagt zu haben wie Karl und Rosa, oh Mann. Ja, ja, so. Sowas so. Das ist auch in Erinnerung. Weil ich dachte so, ey, wie muss er reichen? Kann man es nochmal? Ja, aber es geht halt immer mal noch. Mal also. Kim Il-jong und Kim Il-sung. Weil überleg mal, das ist ja quasi so, als wenn du jemanden, der jetzt wirklich irgendwie der Meinung ist, dass, keine Ahnung, die weiße Rasse den anderen überlegen ist oder so, wenn du den zum Migrationsthema einlädst. Der ist ja genauso objektiv wie er in Wirtschaftsdingen. Ja. Ja, was hat er da gesagt? So Überraschung von jedem. Also es gab schon so eine Kachel irgendwie. Und auf der Kachel stand dann drauf, hat jemand eine Idee? Ich fand es sehr offensichtlich. Ich habe ein Kinderbuch zu dem Thema geschrieben. Nee. Es ist ja nicht genug für alle da oder so. Ja, aber dass das natürlich verkehrt ist. Also auf der Kachel stand drauf, die Krise der Regierung ist hausgemacht. Wenn man keine Schulden aufnimmt, muss man dafür eben kaputte Infrastruktur. Ach nee, das war, ja, was habe ich denn gesehen? Okay, ich habe eigentlich eine andere Kachel gesehen, wo drauf stand, die Bundeswehr kriegt Geld, aber die anderen kriegen keins. Haben die ausgetauscht? Was? Ich habe eine Kachel gesehen, wo drauf stand, die Bundeswehr kriegt Geld, aber für Kindergrundsicherung ist kein Geld da. Mit anderen Worten, ist doch egal, wir unser Land verteidigen. Hauptsache, die Kinder, deren Eltern zu faul sind zum Arbeiten, kriegen doch irgendwie Geld oder so. Habt ihr eigentlich den dramatischen Kurzfilm Stellt euch vor, ihr seid mit der Schuldenbremse in diesem Raum eingesperrt gesehen? Von Emilia Miller-Fester. Ach so, ja, habe ich auch gesehen, ja. Alter Schwede, wie infantil werden wir noch. Also, um es kurz zu beschreiben, für die, die es nicht gesehen haben, wir sehen Frau Fester, die vor einer Tür steht, die wahrscheinlich aus dem Zimmer herausführt. Und sie tut äußerst unüberzeugend so, als sei diese verschlossen und sie kommt nicht raus, weil die Schuldenbremse ist ja mit ihr im Raum und dann macht sie ein paar theatralisch angsterfüllte Blicke nach hinten und rüttelt an dieser Tür und dann ist das Video glücklicherweise auch schon vorbei. Oh, stell dir vor, die Schuldenbremse wäre mit ihr im Raum. Das war eine ganz starke Metapher, ey. Achso, oben drüber steht es bei dem Tweet. In Deutschland habe man keine Probleme damit, für Sondervermögen für die Bundeswehr zu sorgen, wogegen man bei der Kindergrundsicherung erstmal sehen müsste, was möglich ist. Das sei ungerecht, findet er, ja. Wegen der Infrastruktur und dem schlechten Bildungssystem. Schlechte Bildungssystem. Welche Bundesländer haben eigentlich das schlechteste Bildungssystem? Sind das die mit den linkeren Regierungen oder sind das die mit den rechteren Regierungen? Die mit den linkeren. Bremen und ich weiß gar nicht mehr noch. Berlin. Berlin, es ist immer Berlin. Ja, und sein Kollege hat sich ja auch nochmal geäußert. dem oh Gott, das ist ja Professor Eich oder was? Nee, das ist hier ein KI generiert und hier spricht er. Die Mütze ist auch keine KI generiert, glaube ich. Die war doch irgendwie rot. Ja, ich habe schon gedacht, so jetzt irgendwie, keine Ahnung, tragen die jetzt alle diese komischen Mütze, um sich irgendwie solidarisch mit irgendwem zu zeigen, der keine Haare mehr hat oder so, wegen Schemo oder irgendwas? Also ich weiß es nicht, weil also modisch kann das ja wohl nicht sein. Doch, das ist jetzt so. Er hat das doch nur für sein Kinderbuch gemacht, glaube ich. Er hat das nur für das Kinderbuch gemacht, um eben ein bisschen kiddie-mäßiger rüberzukommen. Andere haben eine weiße Weste, er hat eine weiße Kette oder wie. Denkt dran, ab nächstes Jahr müsst ihr die Hosentaschen nach außen krempeln. Zumindest wenn das so eintrifft, wie Robert Zemeckis alles vorhergesagt hat. Na, okay. Also jedenfalls, dieses Video hier, unsere in Anführungsstrichen Freunde gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zur 300. Mediatheke. Das sind aber wenig Folgen, Holger. Wir haben schon über 500. Aber gut, hören wir mal, was Holger ihm in den Mund gelegt hat. Mediatheke feiert ihre 300. Ausgabe. Ich würde jetzt den Hut ziehen, wenn ich nicht diese bescheuerte Mütze tragen würde. Überhaupt ist es schade, dass ich nicht mehr bei Massengeschmack bin. Aber als Betonkommunist passe ich wohl auch nicht mehr so recht dahin. Ich wünsche der Mediatheke, dass sie weiterhin so kritisch auch dem linken Mainstream gegenüber ist. Ich selbst kann mir das nicht erlauben. Ich muss ja auch sehen, wo ich finanziell bleibe. Und jetzt schaue ich mir einen schönen Film von Karl Spieß an. Ja, hier ist der Pleite. Ja, ich fand die anderen auch ganz gut, aber er ist auf jeden Fall der Beste, ja. Ja, Lotzlöffel fand ich auch nicht schlecht. Betonkommunist, auf jeden Fall passend. Hat aber ordentlich eine vom Bug gekriegt, hat mir gefallen. Ja, ich hatte ja schon mal angedeutet, dass ich mit der Rente mal was machen wollte, so thematisch, und dass die Anstalt mir das aber weggenommen hat, sozusagen. Hier habe ich jetzt mal das Video mitgebracht. Wie die das vergleichen, wie die eben Renten und Pensionen miteinander vergleichen und was da so passiert ist in den Jahren und was es so für, speziell bei den Beamten für Vergünstigungen gibt und so weiter, die eben die Arbeiter, Angestellten alle nicht haben. Gerne vergleichen sie da an der Stelle beamtete Lehrer mit angestellten Lehrern. Das finde ich ein angebrachter Vergleich. Und da sieht man auch die Unterschiede dann. Und als Mindestbeamten holen sie dann immer den kleinen Polizisten raus, der aber immer noch relativ weit über dem durchschnittlichen Angestellten liegt. Ne? Also, weiß nicht, ob du hier was anspielen wolltest. Ich würde das mal so als Tipp reingeben, dass man sich mal anguckt. Es ist die Anstalt, wobei ich halt alles auf die Goldwaage oder auf die, alles mit einem Gran Salz nehmen würde, was die mir irgendwie behaupten. Weil ich erinnere mich noch an die Feminismusfolge, eine Anstalt-Feminismusfolge aus meiner Sicht bis heute immer noch. Also, ich habe natürlich nicht alles gesehen, was in der Nachkriegszeit zwar im Fernsehen produziert wurde, aber das muss auf jeden Fall eine der schlimmsten, wenn nicht die schlimmste Folge von Propaganda, Scheißdreck und Lügen gewesen sein, die ich hier gesehen habe. Also wo sie da irgendwie wieder behauptet hätten, die Männer und Frauen, die miteinander verheiratet sind, wären wirtschaftliche Konkurrenten oder so, weil die auch miteinander verglichen worden sind. Oder diese tolle Szene, wo diese kettenrauchende Idiotin da irgendwas von Kinderbetreuung irgendwie erzählt hat. Oder diese super Szene, wo dieser Strohmacho irgendwelche Macho-Sprüche von sich gegeben hat, die dann irgendwas verdeutlichen sollten, was überhaupt total konstruiert und strohmannig ist. Und dann dieses tolle Szene, wo Caroline Kebikus irgendwie so getan hat, als könnte sie nicht aus der Küche rausgehen, als wäre da so eine unsichtbare Wand, die sie daran hindert. Also es war von Anfang an. Das letzte Mal, dass die relevant waren, war doch da, als sie diese Sache mit der Zeit hatten. Ja, wo der Joffe versucht hat, glaube ich, war das, oder? Wer war das? Mit der Atlantikbrücke, oder? Ja, genau, wo sie diese Atlantikbrücken-Sachen gemacht haben. Das war für mich mit das letzte Mal, dass die in irgendeiner Form relevant waren. Ich hatte jedoch woanders ein Ding gesehen, eine alte Anstalt von 2014, da ging es dann auch teilweise um Ukraine und so weiter, da hatten die schon eine ziemlich andere Ansicht da damals und haben mit so einem Warnschild Putin-Versteher immer die entsprechenden Aussagen da abgefangen sozusagen. Also es war auch nochmal sehenswert im Vergleich zu heute. Ne? Ich finde auch, dass es echt schwächer geworden ist. Warum gibt es die alten Sachen eigentlich nicht von der ARD? in der Mediathek. Das wäre doch schön, so ein Scheibenwischer-Komplett-Paket. Ja. Da würde ich mir sogar mal Folgen angucken. Löschregelung, wie heißt das hier nochmal? Depublikationsbestimmungen und so. Ja, das ja, könnte schon sein, aber die könnten das immer mal wieder durchrotieren wahrscheinlich. Das könnten sie schon machen. Eben, also dann kannst du dann irgendwie das erste Vierteljahr die erste Staffel gucken und dann die zweite und so weiter und so fort oder so. Also es gibt so viel, auch die ganzen Specials, die die in den dritten aufgezeichnet haben mit Programmen von gerade von Kabarettisten, gerade auch von Ja, wenn sie die wiederholen, sind die nochmal ein Jahr drin wahrscheinlich in der Mediathek. Sowas wie Richtling oder so. Mhm. Ja, oder Otto. Wir haben den Scheiß doch bezahlt. Ja, warum dürfen wir ihn nicht gucken? Nun könnte man auch mal den ganzen weinenden Leuten zeigen, wie früher ausgeteilt worden ist von einem Thomas Freitag oder einem Bruno Jonas oder ähnlich. Du hast ihnen nur das Geld gegeben und bezahlt haben das die anderen. Komischer Trick. Ja, die erste Rentnerin, die hat irgendwie einige Jahre, ich glaube mehrere, 20 Jahre lang heißt es hier, hat Frau Quinn mittlerweile 90 mit ihrem Metallstößel Pfefferkörner zerkleinert, Nüsse geknackt und manchmal auch einen Nagel in die Wand geschlagen. Nun hat die alte Dame wohl aus allen Wolken berichtet, die Zeitung, SCMP aus Hongkong, denn Frau Quinns praktischer Küchenhelfer entpuppte sich beim genaueren Hinsehen betrachten als potenziell tödliche Handgranate. Ja, Stabhandgranate oder so hat sie wohl geschenkt bekommen. Und ja, damit Nägel in die Wand gehauen, ist geil, ne? Dann hätte ihr Enkel mal Counter-Strike spielen dürfen. Ja, dann hätte ja, er gewusst, worum es sich handelt. Es ist ein Original, glaube ich. Aber dass man das nicht kennt und irgendwo rumstehen hat, ist schon verrückt. Ja. Müsste knacken. Ja, wurde unschädlich gemacht. Ein von der zuständigen Staatsanwaltschaft veröffentlichtes Video zeigt das Corpus Delicti, der abgegriffene Schaft. Zeugt von der jahrelangen Nutzung als Küchengerät. Der Kopf wiederum ist durch häufiges Hämmern ganz porös geworden. Oh Gott. Teile des Zünders waren schon freigelegt, als die Polizei die Granate konfiszierte. Super. Ich habe das zu Hause benutzt, um roten Pfeffer zu zerstoßen, Nüsse zu knacken und Nägel einzuschlagen. Die ganze Aufregung, den Hammer, konnte sie nicht so recht verstehen. Bisschen Boulevard. Why use Blender? Why not use Pestle and Mortar? Deswegen. Ja, ne, sind wir schon wieder. Heute haben wir mal Punktlandung auf 3 Stunden. Aber was war jetzt eigentlich mit Mito Sanyal? Weil du hast nichts eingereicht. Stimmt, das habe ich wohl vergessen. Hat die sich negativ erfolgt? Nee, die war nur eine Fußnote in einem anderen Artikel, aber da hat sie halt auch wieder Unsinn geredet. In letzter Zeit, also gerade ihre Vehemenz, mit der die Gaza-Kram tweetet, zeigt mir, dass sie gerade auch auf diesem Uni-Widerstandstrip ist, so ein bisschen. Auf der Republika war sie auch. Warum wir darüber sprechen, ist, wir haben ja mal mit der Dame ein Interview gemacht für ein Radio-Special von ihr und fanden das Ganze eigentlich ganz interessant, mal mit einem woken Menschen auf Augenhöhe einfach reden zu können. Die Sendung war ja auch gut, also ist nach wie vor. Ja, nee, war auch gut. Und auch die Frau Sanyal war super nett und hat uns nie das Gefühl gegeben, irgendwie hier, sie spricht mit ihren Gegnern oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Und dass sie jetzt halt da so ein bisschen abdriftet in diese Dekolonialisierungsecke auch und so, das finde ich schon ein bisschen schade. Wird es bezahlt? Ich weiß es nicht. Ich kann noch 2 Kulturtipps losgewähren. Ich habe gestern den endlich Godzilla Minus One gesehen und habe dafür einen Monat Netflix abonniert, nur um diesen Film sehen zu dürfen und zu können, weil es uns noch ewig dauern wird. Mhm. Der hat mir sehr gut gefallen. Also 14 Millionen, das kann man überhaupt nicht glauben, dass der das Geld gekostet hat, weil er sieht so viel besser aus als vieles, was aus Amerika kommt, der hat handwerkliche Schwächen, klar, das Drehbuch ist wie immer ein bisschen hölzern. Und was mich überrascht hat, ohne zu viel erzählen zu wollen, der Film ist verdammt ernst. Also es ist nicht, es geht hier um Schuld, also ich kann den Anfang kurz skizzieren. Der ist auf einer Insel im Zweiten Weltkrieg, auf einer Insel mit einem kleinen Flughafen und da sind eine Gruppe Techniker und er ist eigentlich Kamikaze-Pilot gewesen. Hat sein Flugzeug aber wegen technischen Problemen auf diesem Stützpunkt gelandet. Und Der Typ sagt ihm hier, wir haben das Flugzeug überprüft. Ja, du hast keine technischen Probleme, du bist ein Feigling. Und in dem Moment kommt Godzilla und dann sagt der Typ, ja, schieß auf den mit deinem Flugzeug. Und dann steigt er ein, schießt aber nicht auf den, weil er Angst hat, dass das halt nur noch mehr Ärger gibt. Und dann tötet er halt die Menschen, da diese Techniker auf der Insel. Und dann verschwindet er wieder. Und Jahre später fängt dann die richtige Geschichte an. Aber also es geht wirklich um diese, er will dann praktisch seine Lebensschuld abarbeiten und nimmt dann auch eine Frau auf mit einem Kind, das nicht seins ist und so. Also es ist für einen Godzilla eine recht ernste Story. Aber die Effekte sind toll, die Szenen, wo es dann richtig kracht, da kracht es dann auch. Und also die CGI in dem Film ist so gut, oder ich bin so blind. Also es ist dadurch, dass es nie zu übertrieben und nie zu bunt und so wird, sondern alles halt realistisch gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Und als zweites gab es The Pope's Exorcist mit Russell Crowe. Den fand ich ganz nett. Geht halt um so den Exorzisten des Papstes, der in so ein spanisches Schloss gerufen wird, weil ein Kind da von einem Dämon besessen ist. Achso, ich dachte, der Papst würde da ausgetrieben. So. Der Papst wird dargestellt von Franco Nero, was mir sehr gut gefallen hat, weil das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wer den kennt, Django, also der Original Django war er, oder der die Jüngeren kennen ihn als General Esperanza aus Die Hard 2. Der hat mir gut gefallen. Und das war absolutes 4D-Kino, weil wir haben den während dem Gewitter geguckt und der Höhepunkt von dem Film ist auch bei einem Gewitter und dann war meine Balkontür offen. Zu meinem bescheidenen 1 Quadratmeter Balkon. Aber wir hatten halt draußen praktisch die große Fortsetzung von der Leinwand. Das war ziemlich lustig. Gewitter? Wo war denn das Gewitter? Alter, das hat geknallt. Das also nicht neu so sehr geknallt, aber es hat hier wirklich jede Sekunde einen Blitz gegeben. Eine Stunde. Düsseldorf. Was ist in Düsseldorf? Die Acolyte ist auch gut, sagt der Wingo. Ich komme dir gleich da runter, Alter, in den Chat. Und dann gibt's aber. Preuße, was genau soll uns das sagen, was du da schreibst? Preuße, ein bisschen Nimi. Es hat er sich ein bisschen daneben genommen, ist mir aufgefallen vorhin. Alter, Preuße, was soll das? Ja, keine Ahnung. Hat der vielleicht einen Hass? Ist das ein Hass-Zuschauer oder was? Will er uns ärgern, weil er uns nicht leiden kann oder so? Nicht, also. Preuße, verblieb. Wir sind doch auch lieb. Sogar zu dir. Oh. So. Fördert, was der Freier dient und zerschmettert, was er schadet. Metal-Affne sind ja, da hat der Huber recht. Metal-Affne. Metal-Affne. Obwohl, also um mal kurz Klartext. Also diese, ich hab ja lange den Herrn Winkler verfolgt und hier auch mal Ofenkäse geguckt dazu und so, aber ich finde es echt gut, dass das so langsam anscheinend doch wirklich seinem Ende entgegengeht. Ja. Dann ist da vielleicht endlich mal Ruhe in dem Loch. Und diese jetzigen Videos, wo er irgendwelche Leaks von Gesprächen mit Rainer, mit irgendwelchen Frauen hat, das ist so schlimm. Das ist so übel schlimm, dass ich mir das nicht mal angucken kann. Ich glaube, das Drachengame ist erledigt für mich. Lest Genicklicht und Miete pro Kopf. Geht auf thesafespace.net und abonniert das Mammon-Magazin auf YouTube, denn es ist sehr gut. Sehen wir uns eigentlich Donnerstag? Ja, es wird sich zeigen. Also passt mal auf Donnerstagabend. Passt mal auf euren Radar auf, ob wir da irgendwo auftauchen. Öffnet die Augen für die Zeichen, die sich ergeben. Am dritten Tage von jetzt schaut nach Osten. Stelle so eine Welle. Selbe Uhrzeit. Nee, andere Uhrzeit, 20 Uhr. Donnerstag ist immer 20 Uhr. Genau. Wiedersehen. Ja, das ist, ich gucke es mir nochmal an, Replay. Geht. Ist gültig. Gut. Sauber. Tor!